Hallo und herzlich willkommen beim E-Government Podcast. Heute wieder frisch aus den Faxgeräten der öffentlichen Verwaltung, die Monatsschau. Ja, herzlich willkommen zur 113. Ausgabe des E-Government Podcastes. Geübte Hörerinnen werden sich wundern, dass das Intro jetzt ein anderes ist, mit einer fremden Stimme und noch fremden Klängen dazu. Ja, das ist die erste Sendung unserer Monatsschau. Wir haben mal versucht, wir versuchen mal ein neues Format hier auszuprobieren, um auch die aktuellen Themen mit abzufrühstücken und zu besprechen. Trotzdem wird es weiterhin die Podcasts geben mit den Spezialthemen. Wir wollen das Ganze bloß ein bisschen runter machen. Und damit das alles auch nicht nur, damit ihr nicht nur mich hört, der hier ins Mikrofon labert, habe ich mir natürlich noch drei Experten eingeladen. Drei Experten, die ihr alle schon aus dem Podcast kennt. Dementsprechend brauche ich sie auch gar nicht groß vorstellen. Wenn ihr trotzdem noch Infos wollt, findet ihr es in den Shownotes. Und da haben wir einmal, ich fange mal alphabetisch an, einmal den Christian, einmal den Ingo und einmal den Peter. Hallo ihr drei. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass ihr dabei seid und mit mir dieses Experiment wagt. Und dann wollen wir dann auch gleich loslegen und einsteigen mit der News-Rückschau. Die News-Rückschau, ganz kurz zur Einführung, da machen wir kurze Informationen zu Themen des letzten Monats und wenn es sich ergibt, diskutieren wir auch drüber. Und ich darf in dem Fall direkt gleich anfangen. Und wir haben hier die Themen einmal Zukunftskongress, Staat und Verwaltung 2022. Christian, wir zwei haben uns da getroffen. Wie fandst du es? Ach, ich emotional gesehen fand ich es total super, mal wieder alle zu sehen. Ist ja doch eine Familie, würde ich mal fast so sagen. Und ja, der ein oder andere ist ein bisschen gealtert, der ein oder andere nicht. Also war ein total nettes Beisammensein. Das ist die positive Seite. Wer mich kennt, weiß, dass ich auch mal eine negative Seite parat habe. Ich muss leider sagen, die Themen haben jetzt nicht so alle taufrisch gewirkt, sondern man muss schon festhalten, dass auch nach zwei Jahren Nichtanwesenheit vieles sich noch gleicht in den Diskussionen und den Sachen, die man sich da angucken konnte. Aber ich glaube, die Freude, sich zu sehen, hat deutlich überwiegt. Das stimmt. Also ich muss dir voll zustimmen. Also es war sehr, sehr schön, mal alle wieder zu treffen. Vor allen Dingen viele Leute das erste Mal in echt zu treffen, die man virtuell nur kennt. Und was ich ziemlich gut fand, ich habe wenig von den Vorträgen gesehen, weil ich auch Standdienst hatte und gelegentlich auch Vorträge für die AKDB mit protokollieren musste für unsere Social Media. Ich fand gut die Stände, nicht was gezeigt wurde, sondern dass mal wieder was gezeigt wurde und dass man tatsächlich auch zu den Ständen hingehen konnte und mit den Leuten mal reden und auch mal Dinge anfassen konnte und vielleicht auch das eine oder andere, was man so in einer Online-Präsentation nicht zu sehen bekommt oder nicht gezeigt bekommt, dass man das auch mal wieder sehen konnte. Jo, und dann, ich habe mir direkt noch den zweiten Kongress gegeben, der direkt anschließend war an den Zukunftskongress, und zwar war das der GovTech-Gipfel. Da muss ich sagen, das war die konkrete Kontrastveranstaltung zum Zukunftskongress. Auf dem Zukunftskongress war alles positiv. Ja, wir öffentliche Verwaltung, wir haben schon viele Sachen geschafft und es geht noch voran. Und OZG, das schaffen wir zwar nicht, aber wir sind zuversichtlich, dass wir die Digitalisierung irgendwann hinkriegen. Aber GovTech-Gipfel ging es gleich los mit, ach, die öffentliche Verwaltung, ich muss 2 Wochen Urlaub nehmen, wenn ich einen Personalausweis beantragen will und so weiter. Also da wurde ganz schön auf die öffentliche Verwaltung gebasht. Also was ich auch ziemlich schade fand, weil eigentlich der GovTech-Gipfel, da sind ja nur GovTech-Unternehmen gewesen, die die öffentliche Verwaltung auch als ihre Kunden sehen. Und ich kann auf meinen Kunden natürlich nicht so rumhacken. Trotzdem fand ich den GovTech-Gipfel gut. Tolle Gespräche, tolle Vorträge auch und auch viele Podiumsdiskussionen. Ich komme da sehr gern im nächsten Jahr auch wieder mit hin, weil war sehr inspirierend und vor allen Dingen auch hier Gespräche am Rande des GovTech-Gipfels, das ist ja auch immer das, was einen zu so einer Veranstaltung bringt. Aber wir haben gleich das nächste Thema, ja? Ingo? Wie hat sich denn die Ausstellerliste unterschieden? Also es gab auf Twitter Kritik, dass die Dominanz der Beratungsunternehmen beim Zukunftskongress zu hoch war. Ja. Könnt ihr das bestätigen? Würde ich unterschreiben. Ja. Aber beim GovTech-Gipfel waren keine Beratungsunternehmen, da waren ehrlich gesagt Aussteller, die hatten irgendwie, haben sie so ein bisschen in die Ecke geschoben. Da hatte jedes Startup hatte da irgendwie so eine kleine Vorstellungsfläche. Es war wirklich, wirklich wenig. Da ging es mehr um die Vorträge. Aber die Startups, es ist schön, da tatsächlich auch junge Leute zu treffen, die dann die Bock haben, was in der öffentlichen Verwaltung zu machen. Und natürlich das übliche Politiker-Blabla auf den Bühnen. Aber das Gleiche war ja auch beim beim Zukunftskongress. Aber wollen wir gleich weitergehen zum nächsten Thema, Christian? Ja, ich habe das Open Code Repo mitgebracht. Wem das nichts sagt, das ist das Open Code, heißt das Projekt des BMI, der ComOne in Baden-Württemberg und des Landes NRW. Das ist eine Plattform, auf dem sich Open Source Codes sammeln sollen. Das Ganze ist vor bereits 2-3 Monaten relativ sanft gestartet, ohne große Meldungen, weil man erstmal gucken wollte natürlich, ob's läuft, ob's trägt und auch für eine gewisse Anzahl an Projekten sorgen wollte. Thorsten, da hast du ja auch schon was über die AKDB eingestellt und viele andere Player beginnen da langsam tatsächlich Projekte und Codes abzulegen. Und aufgepoppt ist das gar nicht durch eine Pressemitteilung des BMI oder ähnlichen, sondern durch eine Meldung der E-Government Computing, die so vorsichtig darüber berichtet, dass es jetzt langsam an Fahrt gewinnt. Also für jeden, der es nicht kennt, opencode.de ist auch in den Shownotes verlinkt, wächst noch, also nicht wegen mangelnden Inhalten drauf rumhauen, sondern dafür sorgen, Codes einzustellen. Das ist die Devise dort. Tolle Geschichte, weil der Open-Source-Gedanke quasi in der öffentlichen Verwaltung damit auch eine Heimat bekommt. Genau, und solche Projekte leben natürlich ganz extrem vom Mitmachen. Also es ist auch jeder aufgerufen, bei den Projekten zu kommentieren, sich die anzuschauen, mitzuprogrammieren und ähnliches. Also was man halt so im Open-Source-Bereich alles so tun kann. Also ich habe mir auch einen Account gemacht und mich mal ein bisschen umgeschaut. Derzeit sind ja da weniger Code-Projekte drauf, ne? Du kannst wahrscheinlich nicht alle sehen. Also du bist ja nicht in der öffentlichen Verwaltung, deswegen bist du da nur als Gast und nicht eingeladen in einzelne Projekte, weil es sind dort einige Projekte auf Internal gestellt und die sollten eigentlich nur sichtbar sein für, Christian, da hatten wir ja heute die Diskussion drum, wie war denn das? Aber ja, es gibt private Projekte, die können nur von denen gesehen werden, die da wirklich explizit mit ihrem User-Account drauf zugelassen werden. Da kann man aber schon drauf kollaborieren über verschiedene Behörden hinweg, wenn man so ein Projekt hat. Dann gibt es Internal-Projekte, auf die kommt man nur, wenn man einen Account hat, also sich einloggen kann auf der Plattform, was aber jeder kann. Also ist eine offene Registrierung. Und es gibt Projekte, die public sind. Das sind die, die wirklich jeder einsehen kann, auch ohne einen eigenen Account. Und in der Tat ist die Menge, glaube ich, der Projekte, die auf private sind, noch sehr, sehr, sehr hoch, weil natürlich die Akteure erstmal ein bisschen experimentieren wollen mit diesem neuen Werkzeug. Und die Schwelle, das dann auf internal oder sogar auf public zu schalten, die ist noch emotional relativ hoch, um es mal vorsichtig zu sagen. Deswegen werben wir auch immer so positiv für die Plattform, weil das letztlich auch Mut am Ende des Tages erfordert, mit seinem Behördencode-Projekt da sichtbar zu werden. Gibt aber schöne Dokus und auch nicht nur das GitLab ist interessant, sondern auch ringsrum die Homepage, das Wiki, das Forum ist auf jeden Fall zu empfehlen und Work in Progress mit Einladung zur Beteiligung. Genau. Ingo, du kannst ja für den Anfang mal die Personenstandsdienste der AKDB angucken. Und wenn du was zu anmerken hast, kannst du direkt auf mich zugehen. Weißt du was? Die habe ich gesucht und habe sie nicht gefunden. Okay, dann werde ich dich dazu mal explizit einladen. Ja, vielleicht ist das ganz gut. Ich habe jetzt so rausgehört, das richtet sich also quasi nicht an alle, sondern ist gemein für Behördenmitarbeiter untereinander. Ist das richtig? Nee, nicht ganz. Tatsächlich ist das eine Plattform, die Behörden untereinander zum Kollaborieren anregen soll. Es ist aber auch eine Plattform, die Zivilgesellschaft, die Open-Source-Liebhaber auch zur Beteiligung einladen soll. Aber wie immer bei Behörden, es ist ein stufenweises Vorgehen. Die Leute fühlen sich natürlich erstmal am wohlsten, wenn sie miteinander, untereinander kollaborieren. Und das sind, glaube ich, weniger technische Hürden, die dann tatsächlich zum echten Public machen, zum echten Kollaborieren mit der Community existieren. Das sind oft halt emotionale, gefühlsmäßige Dinge, die man erstmal verstehen, überwinden muss. Und das übt sich halt lieber untereinander als im öffentlichen Raum. Ja, es gibt ja auf Twitter viele Fragen halt irgendwie, um den Einblick mal in Source Codes und Umsetzungen zu bekommen. Also was ich jetzt so ein bisschen raushöre, ist, wir haben jetzt quasi halt die technische Umgebung, damit sowas geübt werden kann, aber der Punkt, um so wirklich dann zu veröffentlichen, der wird dann erst in der Zukunft irgendwann mal so da sein. Ja, also es ist das, was ihr so sagt, die Community nachher dann zu betreuen und dergleichen, das sind so Sachen, die vielleicht noch gar nicht so richtig vorkommen da drauf. Ja, also man könnte das tatsächlich vielleicht mit einem Eisberg vergleichen. Die Spitze des Eisbergs ist, dass man die Codes im Netz sieht und findet und irgendwie nutzen kann. Aber natürlich ist das, was dahinter steckt, unter der Wasseroberfläche, echtes Open-Source-Denken, Open-Source-Haltung, Kollaboration, Moderation, Maintainership von solchen Dingen zu üben und auch wirklich zu praktizieren, das ist natürlich weitaus komplexer. Und da reicht es eben auch nicht, irgendwo eine Software zu installieren, sondern das ist ein riesen Change-Thema. Und vielleicht ist das auch der Punkt, warum das wirkliche Zusammenarbeiten noch ein bisschen Zeit braucht, meiner Einschätzung nach. Aber die Plattform ist der erste Schritt. Und den gilt es, glaube ich, positiv zu begleiten und zu unterstützen. Und wenn da einzelne Projekte drauf landen, sind das ja auch Vorbilder für andere Projekte, dass das funktioniert, dass man nicht zerrissen wird in der Luft und keine Angst haben muss, dass da schlimme Dinge passieren. Also ich glaube auch, das ist ein schöner Anfang, um die öffentliche Verwaltung auch daran zu führen, was Open Source ist, wie Open Source funktioniert und dass das nicht alles böse ist, wenn da jemand einen Fehler findet und ähnliches. Also ich halte das für ein sehr, sehr gutes Projekt, deswegen engagiere ich mich da auch, auch tatsächlich auf der Plattform. Ich mache das Community Management für die AKDB und sorge dafür, dass da noch mehr Code reinkommt. Ja, aber ich denke, das Thema haben wir soweit. Peter, dann wärst du der Nächste. Ja, ich wollte mal ein bisschen was berichten über das neue bayerische Digitalgesetz und deshalb gleich natürlich auch im Originalton Süd das Ganze. Also in Bayern ist letzte Woche das neue Digitalgesetz im Landtag beschlossen worden und am 1. August, also nächste Woche, soll es auch gleich in Kraft treten. Die große Werbetrommel war natürlich immer, das ist das erste Digitalgesetz in Deutschland. Und dann hat man auch gleich noch den Slogan Digital First für alle neuen Prozesse in der Verwaltung ausgegeben und so weiter. Jetzt ein paar Dinge. Das eine ist das, warum Digitalgesetz im Vergleich zu E-Government-Gesetz? Wir hatten in Bayern seit 2015 ein bayerisches E-Government-Gesetz und dieses geht quasi in dem Digitalgesetz auf. Aber das Digitalgesetz ist deutlich breiter angelegt. Also das heißt, das Thema Verwaltung ist nur ein Thema unter mehreren anderen. Insgesamt geht es einfach die komplette gesellschaftliche Bandbreite mit Recht auf Internetzugang und allen möglichen und dann aber auch Recht auf digitale Verwaltung im Bereich der Verwaltung zum Beispiel. Das ist das eine. Das Ganze ist mit viel Presserummel natürlich auch gestartet. Aussagen waren auch zum Teil, es ist nicht nur das erste in Deutschland, sondern das erste europaweit und was weiß ich. Da hat man sich wieder ziemlich aus dem Fenster gelehnt. Aber was vielleicht auch noch ein bisschen zu beachten ist in der Presse, ist das Ganze dann immer wieder natürlich so dargestellt worden, jetzt kann man quasi online auf dem Amt alles erledigen und dann sind wieder die Online-Services rausgezogen worden und eigentlich ist das das Thema, das wir mit dem Bayerischen E-Government-Gesetz seit 5-6 Jahren machen. Also so neu und sensationell ist es gar nicht. Was hat sich jetzt verändert? Ich sage immer, an der einen oder anderen Stelle wird die Daumenschraube ein bisschen enger gedreht. Also zum Beispiel früher war es so, dass die Online-Services nur dann umgesetzt werden mussten, wenn sie auch wirtschaftlich und zweckmäßig waren. Und künftig gibt es da halt härtere Kriterien, sodass die Verwaltung nicht mehr so viele Ausreden hat. Und da vielleicht nur zur Geschichte, warum ist das überhaupt so zustande gekommen? Also nach der Grundgesetzänderung, nach OZG, war halt irgendwie der Bedarf auch da, das Bayerische E-Government-Gesetz anzupassen. Das hat man jahrelang nicht auf die Reihe gekriegt und dann hat man gesagt, naja, dann machen wir gleich ein Digitalgesetz. Da haben wir dann wieder 2 Jahre gebraucht und jetzt ist es endlich soweit und jetzt haben wir halt mit ganz großem Getrommel gestartet. Aber ich glaube, dass das durchaus interessant ist, sich das einmal anzuschauen und man setzt da schon einige Hoffnung auch drauf. Genau, wir haben dazu jede Menge Links in den Shownotes. Verschiedenste Stellungnahmen von verschiedensten Verbänden und ich habe sogar die Pressekonferenz mit verlinkt. Die sollte man sich aber nur anschauen, wenn man dem Bayerischen mächtig ist. Peter, wie kann man sich denn vorstellen, dass die Daumenschrauben angelegt werden? Wer setzt denn dieses Gesetz durch? Naja, ja, was heißt, wer setzt durch? Also rein theoretisch gibt es in Bayern tatsächlich ein subjektives Recht auf digitale Verwaltung. Das heißt, es ist ein einklagbares Recht. Und die Abwehrwaffe der Verwaltung war bisher immer die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. Das heißt, wenn jemand gegen die Verwaltung geklagt hat, hat man sagen können, das kommt so selten vor, ist nicht wirtschaftlich oder das ist nicht besonders geeignet, weil, was weiß ich, die Hundesteueranmeldung taugt nicht, weil wir in unserem Ort ohnehin keine Hunde haben. Da hatte man also immer wieder über die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit gute Ausrede quasi. Und da ist es so, dass allerdings nicht mit Ende diesen Jahres, sondern mit Ende nächsten Jahres dann tatsächlich mehr das Kriterium Geeignetheit in den Vordergrund tritt und nicht mehr das Kriterium wirtschaftlich und zweckmäßig. Und das ist das, was ich sagen wollte mit der Daumenschraube quasi. Kennst du Fälle, wo Bürger geklagt haben? Nein, weil in aller Regel das auch niemand weiß, dass es dieses subjektive Recht gibt. Das ist eher was, wo dann einmal, was weiß ich, Journalisten das ausprobieren und dann einmal hier Artikel schreiben oder sonst was. Aber es ist schon revolutionär, dass man erst einmal, also das kennt man ja aus dem Bund zum Beispiel überhaupt nicht, dass man wirklich ein subjektives Klagerecht für die Bürgerinnen und Bürger schafft. Und wie gesagt, bisher war aber das sozusagen das Schwert halt ein bisschen nicht so ganz so scharf, weil es Entgegnungsmöglichkeiten der Verwaltung gibt. Und je stärker sozusagen diese Entgegnungsmöglichkeiten zurücktreten, desto interessanter wäre es dann irgendwann einmal zu klagen. Also von dem her, und ich glaube, dass das vielleicht dann eher mal irgendwie Verbraucherverbände oder sonst was machen. Aber also das, ob die einzelnen Bürger jetzt das machen, weiß ich nicht. Aber das Recht ist ein Jedermannsrecht. Also das ist jeder. Das heißt, das sind nicht nur natürliche Personen, sondern das können Touristen, das können Unternehmen, Verbände oder sonst was sein. Also ich weiß nur aus dem Baugewerbe, dass es da aufgrund dieser Fristen, Verlängerungen und Verschleppungen halt tatsächlich mal Fälle gab vor Gericht. Aber ansonsten ist mir das auch nicht bekannt. Ich weiß auch nicht, welcher Bürger seine Zeit dann dazu hernimmt, für alle dann das zu erstreiten. Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass es vielleicht irgendwie Interessenverbände sind, die da einen höheren Trigger haben, halt sowas wirklich zu tun. Ja, ja, ich glaube auch, dass das, wenn dann über irgendwelche Musterklagen oder sowas, also was heißt, Musterklagen ist, glaube ich, nicht der richtige Begriff, aber über Klagen von Leuten, die halt irgendwie mal das ausprobieren wollen, funktioniert. Also und das kann dann schon sein, dass die halt über irgendwelche Vereinigungen oder sonst was getragen werden. Ja, wir müssten mal, wenn wir jemanden vom Verbraucherschutz treffen, mal wirklich fragen, ob die an sowas tatsächlich Interesse haben. Also ich weiß gar nicht, ob die ihren Tätigkeitsbereich so weit fassen würden, den Bürger als Verbraucher öffentlicher Dienstleistung zu sehen. Ja, also sinnvoll wäre es schon, dass das dazugehört. Also sagen wir es mal andersrum. In der Verwaltung sorgt diese potenzielle Möglichkeit durchaus für Aufregung. Also das ist jetzt nicht, also das muss noch gar nicht passieren, sondern alleine die Tatsache, dass es einklagbar ist, ist natürlich schon für viele ein Grund zu handeln. Also von dem her, ich denke, die potenzielle Möglichkeit erzeugt gegenüber der Verwaltung schon eine ganze Menge Druck. Ja. Ich finde das ganz spannend. Vor dem Hintergrund etwaiger kommender Pandemiesituationen beispielsweise, wenn man das so weit denkt, dass man Online-Learning der Schüler oder der betroffenen Kinder quasi als Bürger auf einmal als Online-Leistung interpretiert und das quasi einklagt oder etwaige Fristverpassungen, weil man eben nicht persönlich erscheinen konnte, aufgrund von Quarantäne und Co. daraus ableitet. Da sind ja Sonderregeln ohne Ende erlassen worden, aber ich glaube, da ist auch viel weggeguckt worden. Und wenn die Bürger auf einmal so ein Schwert an die Hand bekommen unter solchen Sonderkonstellationen, ist das vielleicht Potenzial für nicht nur Stress, sondern auch für echtes Vorankommen in dem Bereich. Ja, das ist quasi das, was beim OZG verpasst wurde. Beim OZG gibt es ja keine Penalen und nichts. Also das OZG kann keiner einklagen. In Bayern scheint das zu gehen. Was wäre, wenn der progressive Sachbearbeiter sogar in seiner Funktion, also er ist ja Sachbearbeiter und Bürger, wenn er jetzt in seiner eigenen Verwaltung was durchsetzen möchte in Bayern, dann kann er als Bürger klagen, dass er diese Software an seinen Arbeitsplatz bekommt. Ja, also so ist die Konstruktion und also die Absicht dahinter ist natürlich schon tatsächlich den Druck aus der Außenperspektive sozusagen zu erhöhen. Und ich glaube auch, wie gesagt, dran, dass das wirkt, alleine durch die Tatsache, dass es gibt. Aber um das ein bisschen abzukürzen, vielleicht diskutieren wir das mal mit dem Bayerischen Verbraucherschutz und einem Verwaltungsjuristen. Da habe ich gehört, gibt es ein, zwei. Vielleicht kann man das Thema da einfach mal durchsprechen. Aber ich möchte gleich weiterleiten zum nächsten Thema, ohne Shameless Self-Plug auszulassen. Zum Thema Digitalplan Bayern, und das ist das, wo auch das Digitalgesetz mit reinspielt, wird es demnächst eine Episode im E-Government-Podcast geben, weil ich habe einen Termin mit dem Digitalministerium hierzu. Und bei dem ganzen Digitalgesetz ist auch noch was mit rausgefallen, und zwar gründet der Freistaat Bayern eine kommunale OZG-Anstalt. Aktueller Name ist E-Community Bayern, und diese E-Community Bayern, die gehört dem bayerischen Freistaat und den bayerischen Kommunen. Jetzt wird der eine oder andere denken, hoppla, sowas gibt's doch schon. Ja, die AKDB, die ist ähnlich aufgestellt, allerdings gehört die ausschließlich in den bayerischen kommunalen Spitzenverbänden und nicht den bayerischen Kommunen. Und man möchte hier ganz einfach auch eine Trennung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vornehmen und hat sich da entschieden, eine eigene Anstalt zu gründen. Die ist zusammengesetzt aus, also der Aufsichtsrat ist zusammengesetzt aus Digitalministerium, Finanzministerium, Wirtschaftsministerium und dann jeweils ein Vertreter von den bayerischen Spitzenverbänden. Warten wir mal ab, wird zum 1.8. gegründet. Mal sehen, was diese Anstalt alles so tut. Auf jeden Fall wird sie zuständig sein für die OZG-Umsetzung auf kommunaler Ebene innerhalb von Bayern. Und weil wir gerade so schön in Bayern sind, Peter, würde ich ganz einfach sagen, du bist als nächstes nochmal dran. Okay. Ja, in München gibt es eine Neuigkeit. Da war ja der Thomas Bönig, der IT-Referent. Der ist jetzt nach Stuttgart gegangen und deshalb war diese Position neu zu besetzen. Und gestern war im Stadtrat in München die Entscheidung über die Besetzung dieser Stelle und die Siegerin ist die Laura Dornheim, 38, auf Twitter durchaus bekannt unter @schwarzblond. Und sie ist also zur neuen IT-Referentin in München hier gewählt worden. Das Vorschlagsrecht lag bei den Grünen und das ist auch dann sozusagen schon einer der ersten Kritikpunkte, weil es gab natürlich in der Stadtratssitzung einen heftigen Schlagabtausch zwischen den Schwarzen und den Grünen, insofern, dass die Schwarzen ihren Kandidaten halt, sage ich mal, als besser gehalten haben und das auch ziemlich vehement vertreten haben und damit indirekt natürlich auch an der Qualifikation von der Frau Dornheim gekratzt haben quasi. Und das war also sehr lustig. Man konnte es im Livestream nachverfolgen. Also die Stadtratssitzungen in München werden im Livestream übertragen, werden auch aufgezeichnet. Das heißt, man konnte sich das auch anschauen. Die Süddeutsche Zeitung hat darüber berichtet und insofern, also ist das alles schön transparent. Was aber aus meiner Sicht eigentlich eher so ein bisschen die lustige Anekdote am Rande ist, dann hat also die Laura Dornheim auch getwittert und hat also gesagt, ratet mal, wer der neue IT-Referent in München ist oder die neue IT-Referentin in München ist. Und daraufhin hat der Thorsten sofort natürlich gratuliert und hat das Ganze verbunden mit einer Anfrage für ein Interview für den E-Government-Podcast. Und da gab es zumindest schon mal eine vertröstende Zustimmung. Also der Originaltext war gern ab September okay, Fragezeichen. Den Tweet haben wir auch natürlich in den Shownotes. Und also das heißt, vielleicht hören wir da auch mal was und dann kann sich jeder selber auch ein Bild über die Laura Dornheim machen. Bleibt auf jeden Fall dran. Ja, man hört, dass ihr sehr begeistert seid von dieser Besetzung. So als Nicht-Bayer muss ich mal fragen, warum? Oh, ich bin da jetzt ziemlich neutral, aber das ist es vielleicht gerade. Mich ärgert einfach nur, dass da die ganzen Argumente ziemlich unsachlich waren. Also unter anderem zum Beispiel Diskussion im Stadtrat. Ja, sie waren ja teilweise Teilzeit beschäftigt. Und wie viele Jahre haben sie dann in den betreffenden Positionen eigentlich Vollzeit gearbeitet oder so? Und sie hat dann sehr elegant gekontert, dass sie gesagt hat, naja, wenn man die Jahre, wo sie 80 Stunden gearbeitet hat, doppelt zählt, dann kommt sie auf eine ordentliche Menge an Jahren. Der Schlagabtausch war vielleicht so ein bisschen so, dass man sagt, ist das jetzt eigentlich fair abgelaufen, also diese Diskussion, aber es war halt eine rein politische Diskussion und das empfinde ich halt eigentlich als nicht sachgerecht und deshalb muss ich sagen, ist die Sympathie eigentlich eher bei ihr, weil das einfach, also so geht man mit jemandem nicht um. Und das ist vielleicht eher so das Problem. Ansonsten, sie ist jung, dynamisch, ist auch in anderen Themen sehr aktiv. Also zum Beispiel bekennt sie sich immer ganz stark zum Thema Feminismus und twittert auch, was weiß ich, über Kindererziehung oder sonst was. Das heißt, vielleicht kommen auch mal ein paar andere Diskussionen, andere Themen da rein und das ist vielleicht oft auch nicht so schlecht. Geht ja um frische Ideen, so, ja? Ja, genau. Hat bisher jetzt, also zuletzt in einem in Anführungsstrichen Startup, so klein war das gar nicht, gearbeitet ist halt jetzt natürlich für die komplette IT der Stadtverwaltung verantwortlich. Und das unterschätzt man immer. Also in München gibt es 1400 Leute, die sich mit IT beschäftigen, was in der Konsequenz bedeutet, das ist eine nicht zu kleine IT-Firma hier, die von ihr künftig geleitet wird. Und naja, da gibt es schon eine ganze Menge Herausforderungen und dann durchaus auch politische Diskussionen natürlich, also Digitalisierungsstrategie, dann immer wieder wird das Linux-Thema natürlich oder Open-Source-Thema wieder rausgezogen und so weiter und so fort. Ja, dann wünschen wir ihr mal viel Glück dabei. Genau, ich werde auch im Herbst mal sehen, vielleicht ob es Herbst oder Winter wird, mal sehen, wann der Termin klappt. Werde ich auch kritisch nachfragen und hinterfragen. Also wer hier schon Fragen hat, bitte gern schon mal einreichen. Ingo, du bist der Nächste. Ja, wir bewegen uns mal raus aus Bayern. Dann gehen wir mal zur EU. Dort gab es die Entscheidung, nachdem die Kommission vorgeschlagen hatte, also eine lebenslange ID für den EU-Bürger zu vergeben, um die Online-Version der Ausweise technisch zu betreiben. Gab es eine ganze Menge an Gegenwind, auch von sehr renommierten Organisationen. Und nun hat sich die EU selber oder die Kommission selber von ihrem Vorschlag verabschiedet, was natürlich so ein kleiner Etappensieg war. Die Diskussion ist ja, seitdem wir wissen, welche Auswirkungen die Social Security Nummer in den USA so hat, eigentlich permanent dabei, wenn es um die Umsetzung solcher technischen Systeme geht. Und die aktuelle, also auch Heise, hat gesagt, vorerst ist es vom Tisch. Ja, keiner glaubt, dass es ganz das Ende dieser Diskussion war. Und ja, letztendlich die Frage, die sich hier auftut, ist, machen wir in Deutschland das Richtige? Wir haben in der Registermodernisierung die Verknüpfung anhand der Steuer-ID, die nun also auch lebenslang für uns alle gegolten hat. Es gab damals viel Kritik darüber, dafür, dass man das Versprechen aufgelöst hat, diese lebenslange Nummer für nichts weiter zu verwenden als für die Steuern. Das ist auch letztendlich das, was in dem EU-Vorschlag drin steht. Es ging ja hier um die EIDAS-Novellierung. In dem Vorschlag steht also jetzt drin, dass eine solche Nummer zu dem Dienst, zu dem sie genutzt worden ist, halt eindeutig sein soll, aber nicht übergreifend. Und wir machen in Deutschland in der Registermodernisierung lustigerweise genau das Gegenteil gerade. Hier zeichnet sich für mich ein sehr ambivalentes Bild. Wir haben in der Zivilgesellschaft viele Stimmen, auch sehr renommierte Stimmen, die davor warnen und das als sehr gefährlich zeichnen. Tun ja viel in Deutschland, dafür, dass der Datenschutz halt auch eingehalten wird und das hohe Niveau gehalten wird. Und gleichzeitig haben wir jetzt also für die OZG-Umsetzung zunehmend Pressemitteilungen, die sagen, dass die Registermodernisierung eher früher als später kommen muss, damit das überhaupt gelingen kann. Ich denke mal, das Thema, das politische Slogan-Thema war ja immer, dass die Daten laufen sollen und nicht die Bürger. Das hatte man verinnerlicht und finde ich auch erstmal nicht schlecht. Aber die technische Umsetzung, dass das eben bedeuten muss, dass alles miteinander verknüpft ist und dass das nicht jetzt zum Beispiel über den Bürger verknüpft ist, sondern eben in der ganzen Infrastruktur unserer E-Government-IT, das ist schon für mich nicht alternativlos. Ja, deswegen fand ich diese News hier erwähnenswert. Die EU hat sich also jetzt dafür entschieden zu sagen, in einer solchen Wallet, darüber sprechen wir hier, wenn wir über Online-Ausweisfunktionen reden, können also viele solcher IDs da sein. Sie werden an der Stelle zusammengeführt, wo sie immer zusammengeführt werden, nämlich beim Bürger. Ich glaube, da haben wir noch nicht zum letzten Mal drüber gesprochen. Ich denke, das Thema wird uns die nächsten Jahre begleiten, so wie jetzt in den letzten Jahren das OZG-Thema. Weil da sind noch einige Dinge, die noch nicht bedacht wurden, noch einige Dinge offen. Aber auch hier findet ihr Links in den Shownotes. Also was mir an der Stelle interessieren würde, ob irgendjemand da was weiß, zu der Zeit, zu der das Registermodernisierungsgesetz beschlossen worden ist, gab es ja wirklich viele Stimmen, die gesagt haben, ja, da müsste man sofort dagegen klagen und das geht doch nicht und so weiter. Und ich habe aber jetzt irgendwann einmal recherchiert und habe also wirklich intensiv gesucht, ob es Klagen gibt gegen das Gesetz und habe also nichts gefunden. Jetzt ist es natürlich keine verlässliche Information, wenn ich nichts finde, aber die Kritik ist irgendwie aus meiner Sicht ein bisschen zurückgegangen. Und ich meine, gut, man hat sich ja mit ein paar Dingen Mühe gegeben, also mit dem Datencockpit und so weiter, hat man ja versucht, die Nachvollziehbarkeit dieser Anfragen, also zumindest transparent zu machen und so weiter. Aber also die ganzen kritischen Stimmen, die höre ich zurzeit gar nicht mehr so viel. Wollte nicht die Gesellschaft für Freiheitsrechte da was machen? Ja, ich meine auch, aber ich habe jetzt nichts gehört mehr. Ne, sie müssen ja immer jemanden mobilisieren dafür, um auch ein bisschen Druck erzeugen zu können. Und das ist natürlich bei so einem Thema extrem schwierig. Ne? Das ist sehr intransparent, also wir reden hier über infrastrukturelle Themen, die keiner sieht. Ja, vor allem betrifft es momentan noch niemanden. Ja. Es ist ja noch nicht ausgerollt und da kann man halt nicht klagen. Ja, und wir haben insgesamt, glaube ich, einen Zeithorizont von 7 oder 10 Jahren oder so vor uns, ne? Ja, steht ja auch noch auf dem Backlog für den E-Government-Podcast, hier mit den richtigen Leuten zum Thema Registermodernisierung zu sprechen. Ja, das ist wirklich so ein Betroffenheitsthema, dass einfach, solange es noch keine konkreten Umsetzungen gibt, dass es dann wahnsinnig schwierig ist, sich damit zu reiben. Ja, wir können ja auch mal andersrum fragen, für wie wahrscheinlich haltet ihr das, dass das gelingt? So, solche Register zusammenzuknüpfen heißt ja auch immer, die Identitätsfrage auch wirklich neu klären zu müssen. Woher weiß ich, dass der Thorsten Frenzel im Hunderegister der Thorsten Frenzel im Melderegister ist? Ja, das wird schon innerhalb einer Kommune schwierig. Also, kennst du es selber, ihr baut auch Software. Und ich weiß nur, wir hatten das mal probiert und es ist extrem schwierig, Leute zu identifizieren. Und ich stelle mir immer vor, dass es eben, also wie viele Fehler können wir uns in einem solchen System eigentlich erlauben? Also wenn wir jetzt einfach mal angenommen sagen, wir haben einen einprozentigen Fehler da drin. Das würde ja bedeuten, dass in 1% der Fälle fremde Daten von Bürgern verarbeitet würden. Ja, ich mache eine Auskunft und erhalte die Daten vom Peter oder vom Christian. Ja, vor allem sind das fast 1 Million Bürger bei 83. Ja. Das ist 800.000 Menschen. Also das ist, ja, weiß nicht, ob das so cool ist. Ja, ich finde das schwierig vorzustellen, dass das in der Form gelingt, wie man sich das theoretisch so vorstellt. Also der Hintergrund ist schon völlig nachvollziehbar, klar. Könnte man dann sehr viel mehr machen. Aber warum man nicht vielleicht so, wie die EU jetzt hoffentlich den Weg auch geht, eben sagt, wir gehen über den Bürger in dieser Verknüpfung, weil da werden die Leistungen ja nachher angefordert. Das finde ich in der Diskussion völlig unterrepräsentiert. Vielleicht kommt die Erkenntnis noch bei der Umsetzung. Ja. Also ich lese die Meldung erstmal grundsätzlich positiv, weil, glaube ich, die Idee der Registerverknüpfung über, wir legen in jedem Register die lebenslange ID des Peters und des Ingos und von wem auch immer ab, ja in der Tat einen riesigen Datentopf auf Seiten des Staates schafft. Und ich kann die Kritikpunkte voll nachvollziehen. Das ist ja eine ähnliche, recht komplexe Diskussion, die ja auch immer wieder bei den ganzen Zensusdiskussionen hochpoppt, was mit den Bürgerdaten passiert und was der Staat damit anstellt. Ich finde die Idee, das über den Bürger laufen zu lassen, ist nicht nur so, wie es heute läuft, nur mit technischen Mitteln, sondern wir sind ja mittlerweile auch technologisch so weit über Wallet und Co., so kritisch, wie ich dem gegenüberstehe, Möglichkeiten zu geben, das leicht zu machen. Also die Wahl der Waffen quasi für das Ziel, proaktive Bürgerservices zu implementieren und letztlich die Daten laufen zu lassen und nicht den Bürger, haben wir heute einfach andere Waffen an der Hand. Und die Diskussion bei der EU könnte dazu führen, dass man einfach angemessene Mittel wählt, die den Datenschutz wahren, um das Ziel zu erreichen. Aber das wird man beobachten müssen und das wird viele Jahre dauern. Ja, wobei du hast eine Inter- ja, to- Entschuldigung. Nein, ich würde nur sagen, ich glaube natürlich, dass die EU-weite Betrachtung und die deutsche Betrachtung deshalb auseinandergehen, weil wir in Deutschland eine sehr dezentrale Philosophie von Registern haben. Also unsere Melderegister werden in jeder Kommune geführt, viele andere Register werden regional und dezentral geführt. Das heißt, wir haben natürlich da einen besonderen Druck oder Handlungsbedarf oder Leidensdruck. Und deshalb ist es ja so, dass das bei uns sicher was anders ist wie in vielen anderen Staaten, in denen Register halt viel zentralisierter geführt werden. Auf der anderen Seite habe ich halt irgendwie wieder die Sorge, dass wir wieder so ein die E-Mail-Problem generieren, nämlich dass wir wieder eine deutsche Alleingangslösung entwickeln. Und was hilft uns das, wenn wir in den deutschen Registern dann die deutsche Steuernummer mit drin haben und wenn wir dann EU-weit an die Datentöpfe denken, also und an die Online-Services EU-weit und so weiter. Wir reden einerseits von Single Digital Gateway und auf der anderen Seite machen wir Deutschland-Exklusivlösungen. Herr Christian hat auch ein interessantes Wort erwähnt, Zensus. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja auch eine Begründung für die Registermodernisierung, dass man also diesen registergestützten Zensus in der Zukunft unterstützen muss für die EU. Was ich mich immer gefragt habe, wozu muss ich denn dann alle Register verknüpfen? Ist so ein Zensus, also was beinhaltet so ein Zensus für Daten? Oh, da kann ich was dazu sagen. Die Diskussion habe ich auch geführt. Ich war vor langer Zeit mal als Experte da im Bundestag, im Ausschuss zur Anhörung zum Zensus. Und da kam ganz deutlich auch die Information, dass man zwar alle Register einzeln abfragen könnte, aber das würde zu lange dauern, weil sich täglich, keine Ahnung, Größenordnung um die 100.000 Menschen im Umzug befinden. Und die würde man halt einfach da nicht mit erfassen, wenn man das über die dezentralen Register machen würde. Deswegen hatte man damals überlegt, wir machen das Register zentral und jeder muss da hinmelden. Da war auch meine Argumentation, dann ist es ja auch älter als 24 Stunden, weil die einzelnen Kommunen, die melden ja immer erst am Abend die aktuellen Bestände quasi an die zentralen Landesregister, und wenn dann die zentralen Landesregister am Ende des Tages an das zentrale Bundesregister melden, dann sind die Daten 2 Tage alt. Und dann sind es mehr als 100.000, die sich gerade im Umzug befinden. Und das hat man einfach nicht mit bedacht, weil wenn man schon so eine dezentrale Infrastruktur hat, dann muss man die halt auch dezentral abfragen. Dann muss man halt zum Stichtag die Daten zentral hinmelden. Das können ja die Länder tun. Also Stichtag und Stich, meinetwegen auch Stichsekunde, um das rauszukriegen von den Leuten, die gerade im Umzug sind. Und dann hätte man genau das, was man auch machen, was man machen will. Ja, ja. Ja, und jetzt hast du ja homogene Register angesprochen, die ganzen Melderegister. Aber warum muss jetzt noch das Hunderegister dazu? Ja, das ist doch kein... Ja, wir gehen noch weiter. Was noch fehlt, ist so ein Wohnungskataster oder Wohnungsregister. In Deutschland wissen wir nicht, wie viele Wohnungen wir haben. Wir wissen, wie viele Gebäude wir haben, wie viele Grundstücke wir haben, aber wir wissen nicht, wie viele Wohnungen wir haben und schon gar nicht, wer in diesen Wohnungen wohnt oder wie viele Leute in diesen Wohnungen wohnen. Und in dem Zuge sollte ja eigentlich auch so ein Wohnungsregister geschaffen werden. Naja, wobei bei dem Bundestagshearing die Schlussfolgerung war ganz nett, also zu den Wohnungen, da waren ja Österreicher und Schweizer auch da, die solche Register haben, da hat man die gefragt, ja, und wie lange braucht man jetzt, um so ein Register aufzusetzen? Und dann kam also so der Kommentar der Österreicher und Schweizer, ja, so ungefähr 10 Jahre ungefähr 10 Jahre Vorlauf braucht man, um an den Stand zu sein, den wir jetzt erreicht haben. Also das heißt, wir sind quasi 10 Jahre hinten dran. Das ist das eine. Das andere vielleicht aber wirklich nochmal, wir haben natürlich schon das Problem, wir wissen genau über das Grundbuch, wem welches Grundstück gehört. Also wenn wir sagen, okay, wer ist Inhaber dieses Grundstücks, dann wissen wir das. Aber die umgekehrte Frage, nämlich beispielsweise, wie es jetzt gerade bei den Russland-Sanktionen war, zu sagen, ja, welche Grundstücke besitzt diese Person? Die können wir ja zum Beispiel nicht beantworten mit den dezentralen Registern, weil wir sozusagen bei allen Grundbüchern, also in allen Amtsbezirken, also Gerichtsbezirken, Amtsgerichtsbezirken quasi nachfragen müssten, besitzt diese Person bei euch ein Grundstück? Und das ist genau das Problem. Also der eine Weg, der funktioniert, aber der andere Weg funktioniert natürlich im Moment nicht. Und das ist unser Mangel an der Stelle. Ja, ich denke, wir brechen die Diskussion hier mal ab, weil ich glaube, die geht sonst noch viel länger. Und Ingo, du darfst gleich weitermachen mit dem nächsten Thema. Ja, das Zweite, was ich mitgebracht habe, habe ich auch in den Nachrichten gelesen. 2 wirklich schöne Meldungen, wie ich fand, was den Anwendungsfall angeht. Es geht beides mal darum über die Aufnahme von Bilddaten, also über Video, einen Mehrwert zu erzeugen. Einmal werden die städtischen Busse mit solchen Kameras ausgestattet. Das ist auch ganz simpel, glaube ich, ein Smartphone einfach, was vorne drin liegt. Darüber wird der Zustand der Straße und des öffentlichen Raumes gefilmt und überwacht. Was, finde ich, eine gute Idee ist erstmal, weil das ist nun mal die Aufgabe einer Kommune, halt irgendwie für Instandhaltung zu sorgen. Und wenn man sich dadurch dann eben Spezialgeräte eben spart und auch Kosten sicherlich spart und vielleicht auch so die Aktualität sehr viel höher ist, ist das erstmal eine gute Idee. Und der zweite Fall ist einer, wo wir auch schon als Softwarehersteller viel drüber nachgedacht haben, selber auch mal einen Prototypen mitgemacht habe. Und das sind diese Parkraumüberwachungsvignetten. Hier in Berlin sind die überall drin und man weiß dann mittlerweile auch schon, wo welche Parkraumnummer so ungefähr ist. Ja, das heißt also, wir haben ja immer schon so ein bisschen aus dem Datenschutzwinkel halt geguckt. Ist es vielleicht ein bisschen zu eng? Ja, wenn ich jetzt die 41 sehe, weiß ich eigentlich ziemlich genau, wo ich suchen müsste, um denjenigen zu finden. Und da ist die Idee, das einfach zu digitalisieren auf die Nummernschilder. Die lassen sich sehr einfach scannen. Auch das haben wir in diesem Prototypen schon umgesetzt. Das ist tatsächlich so, das ist gar nicht so schwer. Das hatte auch damals den Vorteil, dass diejenigen, die das kontrollieren, die müssen nicht immer zur Frontscheibe gehen, wo diese Vignette dran klebt. Ne? Also der eine parkt eben rückwärts ein, der andere vorwärts und die laufen immer hin und her. Das geht dann sehr viel schneller, wenn man sich die Nummernschilder angucken kann. Auch eine sinnvolle Geschichte, glaube ich. Wirft aber insgesamt natürlich so langsam das Thema oder bringt das Thema auf den Tisch. Was machen wir mit den vielen Videodaten? Wir wissen alle, dass das eine hohe Sensibilität ist. Videoüberwachung haben wir hier in Berlin auch an einem Verkehrsknoten, was immer wieder sehr kritisiert wird, was dort eigentlich stattfindet. Da gibt es ganz lustige Lösungen für. Das heißt also, man muss in eine Tür reingehen, wenn man nicht gesehen werden will. Und wenn es einem egal ist, kann man in eine andere Tür reingehen, so ungefähr. Was würdet ihr sagen? Brauchen wir eine Diskussion darüber, wie die öffentliche Verwaltung mit Videodaten umzugehen hat in Zukunft? Ich finde, bei dem Thema Parkraumüberwachung ist es eigentlich relativ leicht zu lösen, weil es müssen ja nur einmal die Daten des Kennzeichens gescannt werden und das kann ich datenschutzfreundlich ganz einfach über eine Art OCR-Lösung machen und das Video muss ich noch nicht mal speichern. Mhm. Aber haben wir da nicht das Negativbeispiel mit der Maut? Das haben wir, aber hier haben wir natürlich die große Chance, wenn das auf kleinen mobilen Endgeräten, das wird ja, die Parkraumüberwachung läuft ja dann durch die Gegend und die haben ja keine gigantischen Geräte dabei, sondern die scannen ganz gezielt einzelne Kennzeichen. Also hier in dem Projekt wollen sie es wohl mit dem Auto machen. Okay, dann wird schon wieder. Ja, ich glaube, das Stichwort Datensparsamkeit ist da, glaube ich, relativ wichtig. Man muss sich ja sowieso bei einer Datenschutzfolgeabschätzung, so heißt das, glaube ich, hochkorrekt, angucken, welchen Zweck verfolge ich. Also was will ich damit machen? Ich will kontrollieren, ob das Parkkennzeichen hier die Berechtigung hat. Und dann darf ich immer nur das abspeichern, was ich eben für genau meinen Zweck auch benötige. Und da würde ich es ähnlich wie Thorsten sehen, wenn man eine ordentliche Lösung implementiert, die datensparsam ist, sollte man eben nur gucken, Video aufnehmen, verarbeiten, also Kennzeichen erkennen und maximal noch in der Datenbank abspeichern, dass man das da gescannt hat und dass das valide ist. Wobei selbst da würde man wahrscheinlich schon sagen, man löscht die Daten, wenn es alles korrekt war. Man muss sich ja nur die Falschparker quasi merken. Und dann hat man eine datensparsame Lösung. Heißt, mein Ansatz wäre tatsächlich, in die Anwendung reinzugucken und in Form dieser Datenschutzfolgeabschätzung zu überprüfen, ob das alles korrekt ist. Und dann kommt man eben nicht in die Situation, dass man jemanden erwischt, der vielleicht bei seiner Liebschaft in einer anderen Ecke von Berlin regelmäßig parkt und das auch noch in der Datenbank abspeichert. Oder dass man noch schlimmer Videodaten von umherlaufenden Passanten aus Versehen abspeichert. Und die Mühe muss man sich, glaube ich, machen bei solchen sensiblen Lösungen. Und die Diskussion in Berlin ist ja auch rund um, ich glaube, das Ostkreuz, wenn ich nicht ganz falsch liege, ne? Diesen Erprobungsbahnhof für Sicherheitslösungen. Auch da ist ja die Diskussion gar nicht um die Lösung an sich, sondern dass man nicht weiß, was mit den Daten gemacht wird, weil eben nicht transparent ist, wie die Verarbeitung stattfindet, zu welchem Zweck und was da gespeichert wird. Und wenn man das vernünftig durchführen würde und das transparent ablegen würde, was da passiert, wäre, glaube ich, auch die Diskussion viel kleiner. Ja, ich stelle mir halt vor, irgendwann will jemand dieses Parkticket anfechten und dann wird es dann eben Lösungen geben, die den Nachweis darüber führen können, dass das Auto dort gesehen worden ist oder da geparkt hat. Ich glaube, es ist ja heute schon so, dass zum Teil Fotos gemacht wird von Ventilständen und dergleichen, oder? Also ich kenne eine App, wo dann die Ventilstände quasi hingedreht werden. Ja, die kenne ich auch. Die gibt es schon seit 20 Jahren auf den Messen. Aber die funktioniert. Ja, das mag sein. Aber da ist es ja so, dass ein städtischer Angestellter quasi als Anker gilt, als Vertrauensanker gilt, ne? Dass er wirklich da war oder er oder sie und das gemacht hat. Wenn jetzt nur ein Auto irgendwo rumfährt, kann ich mir vorstellen, wird die Diskussion nochmal darum gehen, halt irgendwie, wie viel von dem Videomaterial man wirklich aufbewahrt. Ja, am Ende würde ich als Bürger, der so ein Knöllchen gekriegt hat, sagen, stimmt ja gar nicht. Eure Software hat das falsch gescannt. Hat sich vertan. Ja, aber das haben wir doch bei jedem Verkehr, also das haben wir doch bei Blitzampeln und so weiter genauso. Da wird doch auch beim Verkehrsverstoß dieses Foto aufgehoben. Und letztendlich konnte ich genauso, also ich glaube wirklich, die sozusagen problemlos waren, die, wenn ich vernichte und nur die aufhebe, die quasi unberechtigt geparkt haben, dann ist das von der Qualität aus meiner Sicht nicht was anderes wie ein Kamerabild. Und also ich kann mir das schon vorstellen, was ich mir allerdings auch vorstellen kann, da kann man dann also in ganz andere Frequenz über die also die Parkraumüberwachung hochtreiben, weil das ist ja gigantisch. Da, wenn ich bei Schrägparkplätzen durchfahre, da kann ich ja innerhalb von Sekunden kann ich ja da Dutzende von Autos überprüfen. Also jetzt verbindest du den erstgenannten Fall mit dem zweitgenannten Fall. Stell dir vor, Busse, die sowieso regelmäßig an typischen Parkstraßen vorbeifahren, haben die Kamera drin, die Parkraumüberwachung mit übernehmen und nicht nur die Schlaglöcher kartieren für die städtische Instandhaltung. So vollkommen neue Business-Idee gewonnen. Kannst direkt auf alle städtischen Fahrzeuge draufschnallen, so eine Kamera. Exakt. Ja, aber ehrlich, also so eine Kamerafahrt kann ich mir wirklich nicht vorstellen, weil ich kann ja auch gerade auf dem Weg zum Parkautomaten sein, um mir einen Zettel zu ziehen. Also es muss schon irgendwie eine zeitliche Verbindlichkeit irgendwie da sein, oder? Ich glaube, das wird nicht funktionieren mit Parktickets. Es wird eher mit so Monatstickets oder mit so Anwohnerparkausweisen gut funktionieren. Ja, und der Linienbus fährt alle 10 Minuten da vorbei. Der kann mir sogar nachweisen, dass ich da zu lang stand. Anders macht das die Politesse oder der Politessenmann ja auch nicht. Also ich glaube, da ist viel Potenzial nach oben. Und das wären unsere beliebten Startups. Der erste Case mit der Straßenkontrolle ist ja auch in Berlin, glaube ich, ein Startup. Wir hatten es im Vorgespräch, Vialytics, glaube ich, heißen die. Das eröffnet schon neue Dimensionen, aber Datenschutz ist trotzdem wichtig und kann nur durch Transparenz quasi der verwendeten Algorithmen, der verwendeten Methodiken der Datenspeicherung gekontert werden. Und was halt dann nicht geht, ist, dass man das im Geheimen hält, weil dann macht man sich die Lösung kaputt, wird unglaubwürdig und hat auch Riesenprobleme am Hals. Wobei wir wieder beim Anfang wären, beim Open Source Code Repository, das wäre genau so ein Ding, was auf jeden Fall Open Source gestellt sein muss, damit jeder, der möchte, die Möglichkeit hat, reinzuschauen, was mit den Daten passiert. Ja, absolut. Ja, dann sind wir am Ende der News-Rückschau. Dann sind wir am Ende der News-Rückschau und dann kommen wir direkt zur nächsten Kategorie. Und die Kategorie heißt die OZG-Leistung des Monats. Hier wollen wir mal das Positive des OZGs ein bisschen nach vorn stellen und neue und vielleicht ganz interessante Leistungen raussuchen, die gerade auf den Markt gekommen sind oder gerade erwähnenswert sind. Und wir haben uns heute entschieden für die Grundsteuererklärung für Privateigentum. Das haben wir nicht gemacht, weil das gerade so wunderhübsch ist, sondern weil wir im späteren Verlauf der Sendung noch mal auf das Thema zurückkommen. Aber man kann jetzt online bundesweit sein Privateigentum, sein Privatgrundstück, Ein- oder Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, unbebaute Grundstücke, kann man hier direkt seine Steuererklärung online machen. Das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ob das getrennt sein muss zur jährlichen Steuererklärung, die ich sowieso mache, ist fraglich. Aber man hat sich hier erstmal entschieden, das Ganze getrennt zu machen. Jo. Dann kommen wir auch schon zu unseren freien Themen. Das wäre das nächste Kapitel. Und da fangen wir an mit Peter. Ja, ich habe zwei Themen mitgebracht, die so mehr zum Thema Informationen zählen. Das eine ist, dass ich wollte nochmal hinweisen auf die Kursangebote aus dem IGAV Campus. Da gibt's gerade aktuell wieder ein paar hochinteressante Kurse. Also IGAV Campus ist erreichbar unter igav-campus.org. Und das sind also Bildungsangebote, da meldet man sich an und man kann dann dort Kurse belegen. Und das ist also nicht so Spielerei, so irgendwie so ein 5 Minuten YouTube-Video zu irgendeinem Thema oder was, sondern das sind hochprofessionelle Kurse, die von wirklich ausgewählten Spezialisten durchgeführt werden. Bloß einmal ein paar Themen als Beispiele: digitale Barrierefreiheit, Informationssicherheitsmanagement, IT, Architektur, Rahmenwerke und Konzepte, digitale Transformation am Beispiel des OCG, Verwaltungsportale, Prozessmanagement, Interoperabilität und Standardisierung und so weiter. Was ich gerade im Moment ausprobiert habe, weil es mit meiner Interessenlage jetzt am nächsten kommt, ist der Kurs Rechtliche Grundlagen von E-Government. Das ist ein Selbststudiumskurs. Und was da wirklich, also ich habe das durchprobiert, habe ein paar Lektionen abgearbeitet, habe Prüfungen mitgemacht und so weiter. Und ich kann bloß sagen, das ist in höchstem Maße qualifiziert. Das ist echt auch toll präsentiert. Und bloß um mal das sozusagen auch deutlich zu machen, da geht es um ein Gesamtvolumen von 150 Stunden. Also das ist quasi eine Vorlesungsreihe und das Volumen wird ja an den Unis einmal so mit so Stundenkontingenten angegeben. Und also dieser eine Kurs E-Government, also rechtliche Grundlagen von E-Government, der umfasst 150 Stunden. Das heißt, an der Stelle sieht man wirklich, das geht nicht um Kleinkram, sondern da geht es um richtig Substanz. Allerdings natürlich, also da ist ein hoher Selbststudiumsanteil dabei natürlich. Also das ist quasi aufgebaut wie an der Uni auch. Okay, das war einfach der Hinweis, wer wirklich in diese Themen, die ich so beispielhaft genannt habe, oder in ähnliche Themen tiefer einsteigen will, sollte da also auf jeden Fall mal vorbeischauen. Der Link ist in den Shownotes natürlich auch. Ich habe gleich noch eine Anekdote dazu, weil die Kurse sind wirklich gut und ich habe größenwahnsinnig und selbstüberschätzend, wie ich bin, habe ich mir gedacht, ach, das Thema Portale, kennst dich aus, machst gleich die Prüfung. Jo. Ich habe nicht bestanden. Ja, wundert mich nicht. Also ich muss auch sagen, also der rechtliche Grundlagen, da ist das erste Kapitel schon ordentlich anspruchsvoll gewesen und ja. Also das sind wirklich gute Kurse, also kann ich bestätigen. Man braucht halt die Zeit dafür. Peter, hast du denn jetzt ein Zertifikat oder irgendwas bekommen, womit du sagen kannst, ich bin hier Experte? Also es gibt Kurse, wo man Zertifikate bekommt. Ich habe jetzt da nicht so den Wert drauf gelegt, weil mir das jetzt nichts bringt, sondern ich habe auf die Inhalte geachtet. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich auch ein bisschen dort gespickt, wie das Thema präsentiert wird, weil ich das für eigene Zwecke halt dann auch quasi mir überlegt habe, wie machen die das, wie mach's ich. Aber ich habe das nicht jetzt für mich durchgeführt, aber alleine die Tatsache, dass man schon mal so Prüfungslektion, also nach jeder Lektion quasi eine Prüfung hat, macht einem schon mal deutlich, wo der Lernfortschritt liegt oder eben nicht liegt. Also das, was der Thorsten gesagt hat, das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Und wenn man den Kurs nicht gemacht hat, dann schafft man eigentlich auch diese Prüfungen nicht. Und es gibt tatsächlich nachher Zertifikate, was man allerdings mit denen anfangen kann, weiß ich nicht. Es gibt auch Kurse, die teilweise sogar Präsenzphasen haben und so. Und soweit ich es verstanden habe, gibt es auch ECTS-Punkte. Aber ob das wirklich ist und wo die dann anerkannt werden und so weiter, das kann ich jetzt im Moment nicht sagen, da bin ich jetzt nicht so weit vorbereitet, aber wie gesagt, es gibt Präsenzphasen, es gibt auch Präsenzprüfungen, soweit ich weiß, und in den Fällen wird das auch wirklich sogar Modul irgendeiner Bachelor- oder Master-Ausbildung sein. Also. Das wusste ich gar nicht, ich dachte, das ist so ein Online-Only-Ding. Wo wären denn die Präsenzphasen? Zum Teil zum Beispiel in Speyer an der Hochschule. Hm. Also da gibt es so Kurse, die so hybrid ablaufen, also wo dann man teilweise Selbststudium und teilweise dann auch vor Ort ist und auch betreut. Also es gibt aber Unterschiede. Also die sind nicht qualifiziert, ob es Kurs oder Selbststudium oder sonst was ist. Bist du denn mit anderen in Kontakt getreten oder hast du das für dich allein gemacht? Ich habe das nur für mich alleine gemacht, aber da gibt es durchaus auch so, ja, ich darf jetzt einmal sagen, Foren, in denen man sich austauschen kann. Und es gibt auch Formate, in denen man auch dann in die Teamarbeit oder in die Diskussion eintreten kann. Aber das habe ich selber nicht gemacht. Also ich habe jetzt selber nur so einen Selbststudiumskurs gemacht, weil mich der halt interessiert hat und war aber wirklich hoch erstaunt, welche Dozenten also hier wirklich unterwegs sind und mit welchen Themen und von dieser Tiefe, also dieser einzelnen Lektionen, das hat mich wirklich also umgeworfen und ich finde es schade, dass dieses Angebot nicht in wirklich in der vollen Breite bekannt ist, weil da ist echt Substanz dahinter. Ich glaube, es ist sogar kostenlos, ne? Du hast nichts für bezahlt, oder? Ja, voll. Also das Einzige, was man machen muss, man muss einen Account anlegen, weil man halt dann sozusagen seine Lektionen, die man schon erledigt hat, darüber abwickelt und irgendwann dann auch die Prüfungen und so weiter nachweisen kann. Aber ansonsten ist das völlig frei verfügbar und man kann auch, also das ist ganz viel Videomaterial natürlich. Also ich bin total begeistert. Also was machst du als nächsten Kurs? Also Portale, den der Thorsten gesagt hat, das ist auf jeden Fall einer der nächsten, aber jetzt von den 150 Stunden habe ich ja noch ein bisschen was vor mir. Okay, Peter, du hast noch was mitgebracht. Ja, es ist gerade fast Ende Juli und Ende Juli ist ja regulär immer die Abgabe der Steuererklärung fällig. Also jetzt aktuell gerade die Steuererklärung 2021. Die in Anführungsstrichen gute Nachricht für alle, die so gerne aufschieben. Die Abgabefrist ist bis 31.10. verlängert worden wegen Corona. Und wenn man es über einen Steuerberater macht, ist es sogar bis 31. August 23 verlängert worden. Und wer in einem Bundesland wohnt, in dem der Reformationstag auf den 31.10. fällt, der hat auch noch einen Tag länger Zeit. Was mir aber wichtig ist, also die Steuererklärung auch mal online also zu thematisieren, bloß einmal schnell ein bisschen Statistik, also im E-Government-Monitor steht drin, dass 45% der Bevölkerung das schon mal ausprobiert haben. Hier wieder der Vergleich mit Österreich und der Schweiz, die mit 73 und 67% natürlich viel besser sind als wir. Und auch in Deutschland könnten sich aber 67% vorstellen, diese Steuererklärung irgendwann mal online abzugeben. Und das bedeutet auch eine ganz gigantische Zahl, nämlich, also laut Wikipedia waren es letztes Jahr 31,6 Millionen Steuererklärungen, die online eingereicht wurden. Was ich immer gern bei der Gelegenheit sage, naja, nicht jeder gibt seine Steuererklärung selber ab, sondern wenn man die über den Steuerberater natürlich abgibt, dann landet die auch digital beim Finanzamt, bei der Steuerberater, die natürlich in keinem Fall mehr im Papier hinschickt. Das ist so das eine. Der andere Hinweis, weil wir dieses Jahr auch eine weitere Besonderheit haben, nämlich wir kennen das vielleicht. Früher gab es da die Möglichkeit, über eine App quasi oder über eine Software die Steuererklärung am PC zu machen und dann den quasi die Daten hinzuschicken und dann so ein Summenblatt quasi zu unterschreiben und das dann per Papier hinzuschicken. Und diese hybride Lösung, die wird auch mit dieser aktuellen Steuererklärung, also mit der 2021er quasi eingestellt. Das heißt, dieses Verfahren gibt's nicht mehr. Wie funktioniert's, wenn man mal wirklich das ausprobieren will? Man meldet sich also am Elster-Portal an. Dort macht man es typischerweise mit einem Zertifikat. Also man kriegt ein Zertifikat ausgestellt und meldet sich dann mit dem Zertifikat an. Das ist ein Standard X509-Zertifikat. Es geht natürlich auch über einen neuen Personalausweis. Es gibt auch eine Elster Smart, das ist also eine App, mit der man sich authentifizieren kann und so. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also wie gesagt, das Gängigste ist meistens über das Elster-Zertifikat. Und man füllt dann die Steuererklärung am Bildschirm aus. Da gibt's nicht so viele Tipps. Also es ist nicht jetzt so wie so ein Steuerprogramm, das einem dann sagt, was man alles noch machen kann. Aber man hat ja genügend Zeit, man kann das zwischenspeichern. Also das heißt, man muss das nicht auf einmal machen, kann sich nebenbei über alle möglichen Mittel auch informieren. Und wenn man dann weiß, was man in die Steuererklärung eintragt und irgendwann das Ding fertig hat, zwischengespeichert, dann endgültig finalisiert, kann man so eine Proberechnung machen und dann kann man das Ganze ans Finanzamt übermitteln. Also das funktioniert aus meiner Sicht auch völlig problemlos und am Ende kann man sich auch, kann man auswählen, ob man den Bescheid dann quasi im Papier haben will, ob man digital haben will oder ob man beide Varianten bevorzugt. Was auch aus meiner Sicht echt nett ist, wenn man, also das Typische ist ja das, dass man es dann vielleicht doch nicht bis zum Abgabetermin schafft, dann kann man ja beim Finanzamt immer mit irgendwelchen Begründungen auch nochmal eine Fristverlängerung beantragen. Da gibt es also ein eigenes Formular in dem Elster-Portal auch, wo man die Fristverlängerungen beantragen kann. Und was bei dem Formular ich wirklich also total lustig finde, da kann man dann auswählen, ob man eine automatisierte Bearbeitung oder eine Bearbeitung durch einen Sachbearbeiter wünscht. Und die automatisierte, die weiß ich nicht, wie das dann funktioniert, aber da ist also irgendwie KI-Voodoo dahinter. Und im anderen Fall prüft es irgendein Sachbearbeiter, wenn man also, was weiß ich, sagt, die Oma ist gestorben und ist so traurig und hat keine Zeit gehabt, die Steuererklärung auszufüllen, dann ist vielleicht besser, man spricht mit dem, also man diskutiert das mit dem Sachbearbeiter aus. Und wenn man bloß mal, was weiß ich, ein paar Wochen Verlängerung haben will, dann ist wahrscheinlich die automatisierte besser, weil da kriegt man relativ schnell dann auch die Antwort. Also insgesamt ist das aus meiner Sicht total interessant und man könnte das durchaus einmal ausprobieren. Und es ist halt, also es geht auch total schnell dann die Bearbeitung natürlich, weil die ganzen Daten ja digital übermittelt sind und man hört, dass auch ein großer Anteil natürlich auch automatisiert bearbeitet wird. Da erfährt man wenig, wie das funktioniert, weil man will ja nicht den Steuerbürgern die Möglichkeit geben, das System quasi auszutricksen. Deshalb weiß man nicht genau, welche automatisiert überprüft werden, welche durch Sachbearbeiter geprüft werden oder so. Aber die Zeiten, mit denen man die Antwort kriegt, die sind teilweise so, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass ein Sachbearbeiter da drüber geschaut hat. Also von dem her, ich finde das mal eine tolle Lösung. Und wie gesagt, es sind schon 45% der Bevölkerung, die sich dafür entschieden haben. Allerdings, man muss sich auch darüber im Klaren sein. Also das Verfahren, das gibt's also schon ewig lang. Also das ist 96 als Projekt gestartet und 99 war die erste Version sozusagen verfügbar. Das ist jetzt nicht mehr neu, die OCG-Leistung des Monats oder so, sondern das ist wirklich abgehangen. Ja, man munkelt auch, dass schon immer alles elektronisch ging und automatisiert. Und dass die Sachbearbeiter, die kriegen ja ihre Fälle auch nur noch automatisiert zugewiesen. Und dass da Stichproben nur noch an die Sachbearbeiter gehen und ansonsten alles, soweit es geht, elektronisch durchgeht. Mich hat es dieses Jahr erwischt mit einer manuellen Prüfung, weil ich hatte einiges an Nachleistungen zu bringen. Da scheint aber das Finanzamt ein bisschen was verschludert zu haben im Laufe der letzten Jahre. Aber dieses Vorausgefüllte finde ich hervorragend. Also das ist... da kriegst du tatsächlich schon die Daten, die alle ans Finanzamt schon gemeldet wurden, die sind alle schon drin, also alles von Versicherungen, jegliche Sozialversicherung, Steuer, alles, was irgendwie ans Finanzamt gemeldet wird, steht da schon drin und du musst es nicht mehr irgendwo herziehen und aus deinen Unterlagen suchen. Also es funktioniert schon ganz gut. Und man kann sich das, was man im Vorjahr sozusagen eingetragen hat, kann man sich einmal übernehmen. Und kann dann nur quasi das ändern, was neu ist. Also ich sage jetzt Bankverbindung oder sowas sowieso, aber auch einige Werte, was weiß ich, den Gewerkschaftsbeitrag oder sonst was, den kann man eigentlich übernehmen und dann bloß anpassen oder so. Und wie gesagt, es wird eine Probeberechnung am Ende durchgeführt und die ist auch immer relativ nah an dem Steuerbescheid dann. Also sie ist nicht identisch, aber sie ist meistens relativ nah dran. Also und da kann man einmal ausprobieren, wenn man also sagt, okay, gibt es überhaupt einen Sinn, irgendwas einzutragen und da die Rechnung rauszusuchen oder was? Dann tragt man halt einmal einen fiktiven Wert ein, lasst die Probeberechnung durchführen und dann tragt man dann nimmt man den Betrag wieder raus, macht nochmal die Probeberechnung und sagt, okay, das bringt mir sowieso nichts, also brauche ich mir auch nicht den Beleg raussuchen, wie der genaue Betrag war oder so. Also man kann also schon ein bisschen auch damit spielen, aber es ist keine Steuerberatungssoftware oder so. Also da gibt es ja diese berühmten Dinger, die man für 10 Euro im Supermarkt kaufen kann oder was, das ist es natürlich nicht. Die nutzen aber dieselbe Schnittstelle dann, um die Daten loszuwerden. Genau. Gibt es noch Ergänzungen von euch? Dann würde ich nämlich direkt weiter an den Christian geben, weil der hat ein direkt anschließendes Thema dazu. Ja, ich habe auch das Stichwort Elster, aber aus einer leicht anderen Sichtweise. Ich habe auch gerade gelernt, wie alt Elster eigentlich ist. Ich habe gerade im Kopf nachgerechnet, das müsste ja dann gute 22 Jahre mittlerweile online sein. Das ist ja der Wahnsinn. Und Elster wird ja auch in vielen Beispielen zu Recht als sehr gutes E-Government-Beispiel immer wieder angeführt, weil es API-basiert funktioniert, weil es eben doch bei aller Komplexität des Steuerrechts sich mittlerweile zu einer recht nutzerfreundlichen Lösung entwickelt hat. Ich habe eine steile These zum Diskutieren mitgebracht. Elster hat ja auch jüngst die Meldung der Grundsteuer abgewickelt und ist ja sehr pressewirksam in die Knie gegangen, in der Form, dass es, glaube ich, sogar 2-3 Tage komplett offline war, weil man letztlich ja wahrscheinlich eine Mischung aus nicht mit dem Ansturm gerechnet und die Server entsprechend abgestürzt sind. Da meine These in dem Zusammenhang ist, dass wenn selbst so reife, lange Jahre in Benutzung befindliche Dienste wie Elster ein echtes Benutzungs- und Lastproblem bekommen, sobald mal so Dinge wie eine Grundsteuer eintreffen, was passiert denn dann eigentlich mit den ganzen heftig aus dem Boden gestampften OZG-Lösungen, die wir gerade hoffentlich wöchentlich online schalten? Meine These ist, wir sind da noch ganz am Anfang und das ist alles nur frühe Beta, weil wenn die mal wirklich benutzt werden vom Bürger, weil er sie findet, weil er da Daten einträgt, weil da echte Fälle drüber abgewickelt werden, dann werden ganz viele der OZG-Leistungen samt der dahinterstehenden Plattformen massiv in die Knie gehen und wir werden diese Negativpresse rund um Ausfälle und Co. viel, viel, viel häufiger erleben. Also wir sind da am Anfang, weil wir seit 20 Jahren, so traurig wie es ist, unsere E-Government-Infrastrukturen nie wirklich nur ansatzweise unter Last erleben konnten, aufgrund der wenigen Dienste. Oder wir machen das bei den neuen Diensten gleich gescheit und denken an die deutsche Verwaltungscloud-Strategie und bauen diese Anwendungen gleich so, dass die über mehrere Rechenzentren hinweg skalieren können, weil dann hat man dieses Lastproblem erstmal nicht. Oder wenn man in so ein Lastproblem kommt, merkt das auf jeden Fall der Anwender nicht und der Admin stellt fest, dass plötzlich 3 neue Rechenzentren dazugeschaltet wurden, dann muss man irgendwas entweder an der Software oder an der eigenen Infrastruktur tun. Wobei natürlich die aktuelle Diskussion von wir stellen nutzerfreundliche Formulare online, das ist ja im Wesentlichen das, was man im OZG aktuell subsumiert zu wir machen das quasi über verschiedene Standorte, skalierungsfähig, containerbasiert, resilient. Da ist ein riesen Gap dazwischen und ich glaube auch da wieder der berühmte Eisberg, die netten nutzerfreundlichen Online-Formulare sind die Spitze und viele Teile des E-Governments haben noch gar nicht erkannt, was eigentlich dahinter steht, um echte, gute Online-Dienste zu betreiben und da sind natürlich die weltweiten Konzerne oder Unternehmen, die das schon viele, viele Jahre tun, wesentlich weiter und diese Diskrepanz ist, glaube ich, relativ krass. Ja, wenn man seinen alten Kram als neu verkauft, dann ist das natürlich so. Ja, wobei ich schon schockiert bin, dass also jetzt sage ich mal ein paar, auch wenn es dann ein paar Millionen waren, Leute, die ein Formular ausfüllen und bei der Grundsteuer ist es ja wirklich nur ein relativ einfaches Formular auszufüllen. Also man meldet ja nur Daten quasi, da wird ja nichts geprüft, nichts berechnet oder sonst was. Das finde ich dann schon ziemlich heftig, wenn das dann abstürzt und wenn man dann auch noch verwundert ist drüber. Also ich weiß aber nicht, wo der Flaschenhals natürlich gelegen ist. Also vielleicht ist es gar nicht das Portal gewesen, sondern vielleicht haben die irgendwo dahinter irgendeine so eine kleine Maschine, die unterm Tisch steht, haben die da an das Portal gehängt für die Datenerfassung. Ja, es kann ja auch immer noch ein Konfigurationsfehler sein. Also wenn sowas live geht, kann ja immer noch sein, dass man bei einer Konfiguration eine Einstellung nicht bedacht hat. Ja gut, aber ich glaube, Christian hat da einen anderen Punkt ansprechen wollen. Nicht den einzelnen Fehler, sondern dass Anwendungen heute so veröffentlicht werden, ohne getestet zu sein, oder? Zum einen das, also Test, Funktionstest ist das eine, aber echte Lasttests, glaube ich, sind im Moment gar nicht im Fokus. So schön es ist, dass diverse Städte, diverse Länder OZG-Leistungen online schalten, die sind meistens ja so gut versteckt, dass die Nutzungsquoten extrem gering sind. Und wenn man die Wörter vieler anderer Twitterer ernst nimmt und wirklich mal eine Wirksamkeitsmessung der Online-Leistungen vornehmen würde, müsste man ja dafür sorgen, dass die Leistungen wirklich benutzt werden. Und wenn man dann nicht nur ein Formular hat, sondern auch Attachments mit hochlädt und komplexere Geschichten digitalisiert hat, ist die These letztlich, dass alles das, was wir heute schöne E-Government-Infrastruktur nennen, einfach links und rechts auseinanderfällt, weil das auf Datenmassen, auf Traffic gar nicht ausgelegt ist, weil wir eben im Moment froh sind, wenn mal ein Formular den Weg in die Online-Welt geschafft hat. Ja, da kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema Infrastruktur. Ja, das schlägt so ein bisschen in die Kerbe, habe ich eben doch gedacht. Ja. Weil wir haben halt Online-Zugangsgesetz gemacht und nicht Infrastrukturgesetz und dann Online-Zugang. So, das heißt, wir bauen gerade potemkinsche Dörfer und nachher wird keiner mehr die Daten wirklich an der richtigen Stelle los, oder was? Ja, die kommen nicht mehr an. Ich würde es noch krasser sagen. Wir bauen potemkinsche Dörfer nach Architekturprinzipien der 90er Jahre, wo Skalierung, Resilienz und Ausfallsicherheit nicht wirklich im Scope waren, weil die Online-Quote einfach viel geringer war. Und wenn man auf die Online-Ansprüche der Bürger heute das Ganze mappt, passen einfach die in den Wald gestellten Architekturen keineswegs mehr zu dem, was wir heute brauchen, an Ausfallsicherheit, an Datenkapazitäten und so weiter und so weiter. Und da ist die deutsche Verwaltungscloud-Strategie sicherlich der richtige Weg, weil da so Dinge gedacht werden wie ausfallsicherer Betrieb über mehrere Standorte, Containertechnologien, Skalierungsfähigkeit. Aber das ist ja im Moment eine Diskussion, die wirklich von wenigen Spezialisten geführt wird und die längst nicht im Regelbetrieb der vielen kleinen kommunalen und Landesrechenzentren angekommen ist. Und die Frage am Horizont ist vielleicht sogar die, ob der Zug nicht so weit abgefahren ist, dass wir uns längst der Public Cloud zuwenden müssen, weil das die einzigen Anbieter sind, die das echt im Griff haben. Ja, wobei bei der AG Cloud wird ja genau sowas auch mitgedacht. Da wird auch hybride Ansätze gedacht. Also, und das ist auch inzwischen meine These. Also wir sollten alles, was kritisch ist, in eigenen Händen behalten, aber warum sollen wir denn nicht die großen Cloud-Anbieter auch mitnutzen für Compute Power und Ähnliches? Brauchen wir wirklich mehr Compute Power? Also ich fand, Peter hat jetzt eben am Elster-Beispiel das eben auch schon ein Stück weit mitgenannt. Da, wo die Arbeit in Beratungskanzleien stattfindet und am Ende dann das Ergebnis durch eine einfache Datei abgelodet wird, da hat diese Infrastruktur von Elster Online überhaupt keine Last gehabt mit. Die nimmt das entgegen und das war's. Und mir geht eure Diskussion auch gerade so in diese Richtung, wir brauchen noch größere Computer, noch mehr Rechenkraft. Wir haben als Softwarehersteller einen Vorgang, der hat immer so ein richtig schönes 4-Jahres-, 5-Jahres- Spitzenlast-System-Problem. Das ist diese Wahrscheinbeantragung. Ja. Und man muss wirklich sagen, genauso wie Peter es eben dargestellt hat, eigentlich hat das Backend da nicht allzu viel zu tun. Die Arbeit findet auf dem Computer des Bürgers statt. Das Ergebnis wird dann irgendwann hochgeladen, aber das ist auch nichts weiter als eine Mail quasi, also von der Arbeit her. Ich würde sagen, wir müssen an beiden Stellen hinschauen. Natürlich müssen die Rechenzentren mit Ausfallsicherheit und dergleichen wirklich eine Standardisierung hinkriegen und zusammenarbeiten können. Aber ich glaube, dass ein ganz großer Schlüssel, der immer gar nicht gesehen wird, wirklich darin liegt, Software zu bauen, die eben, so wie du sagst, Christian, einfach State of the Art ist. Ja, auch ein Gmail läuft nicht auf den Servern von Google, sondern der Hauptteil läuft, der Oberfläche läuft im Browser mit den Ressourcen des Computers, des Benutzers. Und vieles von dem, was wir als E-Government haben, telefoniert 15, 20, 25, 30 Mal zwischen den Backend-Systemen und den Frontend-Systemen hin und her, um diese Leistung zu erbringen. Das sind so Sachen, wo ich sage, da können wir mal so langsam frisches Blut gebrauchen. Das ist schon lange nicht mehr State of the Art. Ja, exakt das war die Argumentation mit den alten Architekturen, die letztlich noch so gebaut sind, dass eben, sobald mal ein bisschen Last draufkommt, aufgrund vieler Requests und vieler anderer Themen in die Knie gehen. In der Tat hast du recht, es ist nicht mehr Blech, glaube ich. Das hätte man vor 20 Jahren, da war Sizing ein Thema. Da hat man immer so das Blech gesized, wie die Lastspitze aussieht. Und den Rest der Zeit haben die Systeme rumgeeidelt. Heute kann man das eben über flexiblere Lastverteilmechanismen, Containerisierung besser steuern. Das ist so die eine Front. Richtige Architekturen, moderne, zeitgemäße Architekturen, die lastschonend funktionieren, ist das zweite. Und ich glaube, wenn man sich die beiden Dinge anguckt und das auf die heutigen E-Government-Basiskomponenten mappt, die wir ja alle kennen, dann wissen wir alle, dass größte Teile davon eben nicht nach diesen beiden Prinzipien optimiert und gebaut sind. Und bei aller Fokussierung auf Basiskomponenten ist, glaube ich, die nächste Welle, dass wir da nochmal ran müssen, massiv, obwohl alle gerade denken, wir kriegen das so halbwegs in den Griff mit den Basiskomponenten. Ja, jeder hört ja mal so ein bisschen, was er möchte. Ich höre gerade bei dir raus, dass du sagst, wir werden nach der Welle der Zentralisierung eine bekommen, die wieder in die Dezentralisierung geht. Das ist doch normal. Das ist doch so ein klassischer Sinusrhythmus, was wir immer haben. Mir wäre ein anderer Aspekt noch wichtig, nämlich ich glaube, wir verändern auch die Art, wie wir Online-Services nutzen. Wir haben in der Vergangenheit die Dinge so gemacht, dass wir ein Formular ausgefüllt haben, und wenn das Formular ausgefüllt war, dann haben wir es weggeschickt. Wenn ich an Once-Only denke, wenn ich an Plausibilisierungen denke, wenn ich an vorbelegte Daten denke, also das, was der Thorsten vorher gesagt hat mit der Steuererklärung, dass dann die Daten zur Verfügung gestellt werden, die alle die Sozialversicherungsträger und Krankenkassen und Arbeitgeber und so weiter gemeldet haben, dass die vorausgefüllt im Formular stehen. Wenn man dann sieht, was bei der Steuererklärung diese Hochrechnungen quasi bedeuten, wo man früher in einer Steuersoftware auf seiner CD das Ganze am PC geladen und abgewickelt hat, und heute schickt man das Ganze aber schon an das Finanzamt, und die Hochrechnung erfolgt quasi in der Infrastruktur des Finanzamts, und dann wird am Browser das Ergebnis wieder zurückgegeben. Das heißt, vorher war es war sozusagen nur die Formulardaten. Jetzt haben wir an vielen Stellen Interaktion, Zugriff auf gespeicherte Daten und so weiter. Das heißt, so Once-Only und ähnliche Prinzipien fordern auch andere Online-Systeme. Ja, wir nennen das immer Fire and Forget, also ausfüllen und wegschicken. Und jetzt geht es ganz klar in Richtung Interaktion, Bidirektionalität, Synchronität. So, und jetzt kommt die EU-Wolle, die mir meine Daten wieder in meinen Raum legt. Brauche ich nicht mehr so ein Backend-System. Kann ich auch in Mecklenburg-Vorpommern ohne Internet meine Steuererklärung machen. Naja gut, also der Authentifizierungsteil, der erfolgt ja bei der ist ja auch bei der Elster so, dass ich da mein Zertifikat natürlich lokal am Arbeitsplatz speichere und das Zertifikat einsetze, um mich zu authentifizieren. Aber die Berechnung, die sich aus dem Online-Service ergibt oder so, also oder die Plausibilisierungen und ähnliches, also ist ja auch so typisch, was man kennt, wenn man mal einen Telefonanschluss anmeldet, dass man dann seine Hausnummer, also Postleitzahl und Hausnummer eingibt und die dann sofort überprüfen, ob ein DSL-Anschluss oder Glasfaseranschluss oder sonst was zur Verfügung gestellt werden kann. Und im Prinzip haben wir ja das bei Verwaltungsleistungen auch. Wenn ich an proaktive Leistungen denke, ich beantrage Kindergeld online und ich habe schon zwei Kinder und beantrage für das dritte Kind Kindergeld, dann stelle ich mir natürlich auch vor, dass die bereits wissen, auf welche Bankverbindung das Geld überwiesen werden soll. Und die will ich nur noch bestätigen und nicht nochmal neu ausfüllen. Also müssen die in meinem Datensatz quasi meine Bankverbindung lesen, mir die anzeigen und sagen, schau her, das ist das, was wir gespeichert haben, willst du da auch dein Geld hinhaben? Und dann sage ich, ja, genau, da will ich das Geld für das dritte Kind auch haben. Ja, da bin ich immer skeptisch. Umso größer die Datentöpfe werden, umso interessanter werden sie halt. Und also ich wäre immer sehr daran interessiert, dass wir auch in der Zukunft über Alternativen nachdenken und dass die Daten, die ich sowieso haben muss, weil ich brauche einen Nachweis darüber, einfach bei mir liegen. Das wäre mir als Bürger eigentlich immer am wichtigsten, in diese Denkweise zu gehen. Und dann haben wir nämlich auch die Möglichkeit, halt sehr dezentral mit diesen Daten zu arbeiten und auch im E-Government eigentlich nur, ich sag mal, Ergebnisse hin und her zu schicken. Ich verstehe schon dein Argument, Peter. Aber ich habe große Bedenken. Also gerade auch so mit dem, was du gesagt hast, mit dem Rumspielen an der Steuererklärung. Ich glaube nicht, dass das ohne Folgen bleibt. Also ich glaube ja, dass die Daten, die du, selbst wenn du die Daten, die du ohnehin brauchst, um solche Anträge zu stellen, bei dir dezentral lagerst, auf welchem Gerät auch immer, diese Informationsabfrage beziehungsweise bei der Steuer, diese Vorberechnung und sowas, das wird niemals bei dir stattfinden auf deiner Infrastruktur. Das wird immer auf der zentralen Infrastruktur stattfinden. Das heißt, es ändert nicht viel daran, wenn du die Daten selber hast. Also es ändert nicht viel an dem ganzen Traffic. Und da kommen wir wieder in die Richtung Traffic, sind wir wieder bei Breitband und Ähnlichem. Ja, aber Thorsten, da habe ich ein großes Problem mit. Also wenn auf meinem Gerät diese Vorberechnung nicht stattfinden kann, weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, dann finde ich, sind wir auf dem Weg in so einen intransparenten KI-Datenklumpatsch, wo ich mich als Bürger nicht wirklich wiederfinde. Also ich würde schon ganz gern die Regeln nachvollziehen können, die dazu führen, dass das auf der Steuererklärung steht, was draufsteht. Kannst du das jetzt? Naja, gut, ich vertraue Anbietern. Zu großen Teilen kann ich es tatsächlich irgendwie nachvollziehen, wenn ich mir den Steuerbescheid dann angucke. Aber also wir nehmen das ja als Beispiel und du hast jetzt gerade gesagt, die Logik sollte schon irgendwo zentral liegen. Habe ich dich richtig verstanden? Die Logik, also ich kann mir nicht vorstellen, wie die Logik immer auf den einzelnen Endgeräten liegen soll. Weil wenn wir dann Richtung KI gehen oder ähnliches, das kriegst du ja auch auf, selbst wenn du einen fetten Rechner dastehen hast, kannst du das dann irgendwann nicht mehr abbilden. Ja, wozu brauche ich denn KI im E-Government? Kommen wir vielleicht wieder zur Open-Source-Diskussion. Es wäre ja vielleicht sogar akzeptabel, dass Algorithmen oder Berechnungsmethoden auf Seiten des Staates, auf den Rechnern des Staates ablaufen. Uns geht es ja um Transparenz und Nachvollziehbarkeit und heißt, wenn die Quellcodes, die dann auf Seiten des Staates, aus welchen Gründen auch immer ablaufen, offen sind, wäre das ja durchaus ein verschmerzbarer Punkt. Ich hätte noch einen zweiten Impuls, der ist aber vielleicht ein bisschen zu weit gehen, müsste mich gleich stoppen. Es gab vor vielen Jahren mal progressivere, radikalere Denker, die, ich glaube in England, die Papiere verfasst haben, die die These vertreten haben, der Staat soll doch bitteschön nur mittels APIs im digitalen Raum in Erscheinung treten. Alles, was wir mit dem Staat zu regeln haben, ist vollkommen API-basiert bereitzustellen. Alles, was auf Anwendungsseite Nutzerfreundlichkeit, Oberfläche, Assistenten betrifft, waren die liberalen Denker der Meinung, dass das bitteschön von Privatanbietern, wenn das Business Cases sind, beackert wird. Elster im Übrigen ist ja auch jahrelang, hat genauso funktioniert. Elster hat die APIs offengelegt und es ist ein durchaus florierendes Ökosystem von Anbietern ringsherum entstanden, die mit 10-Euro-CDs und Online-Diensten quasi den unterstützenden, teils beratenden Teil übernommen haben. Diese Denke hat sich so nicht durchgesetzt, aber letztlich ist es, wenn man auch staatstheoretisch drauf guckt, für mich zumindest halbwegs nachvollziehbar zu sagen, der Staat soll bitte nur sein Interface zum Bürger quasi sauber ziehen und regeln. Und das könnte vielleicht auch die Rechenlast-Thematik ein Stück weit wieder in rechtes Licht rücken, weil der Staat dann wirklich nur das tut, für was er eben zwingend notwendig ist, nämlich Zugang zu eröffnen. Zwar auf einem API-Weg und nicht auf einem Online-Formular, Portal, was weiß ich, Weg. Aber ich bin dem nicht so ganz fern, diesem Gedanken, auch wenn wir da weit von weg sind in Deutschland. Ich finde das gar nicht so progressiv. Das wird tatsächlich auch schon immer noch wieder diskutiert. Und wenn wir uns einfach mal Estland anschauen, die haben das genau so gemacht. Die haben eine Infrastruktur geschaffen, eine API-Infrastruktur ist das letztendlich, das X-Road, und haben gesagt, bitteschön, das sind die Regeln, die ihr einhalten müsst, um mit uns zu kommunizieren, um diese APIs nutzen zu können, tut. Und dann hat sich die Infrastruktur oder hat sich das Ökosystem darum ergeben. Und das halte ich für gar nicht schlecht. Also die Infrastruktur muss in die Hände des Staates und alles andere könnte der Wettbewerb regeln. Und dann fallen tatsächlich auch die Kosten für den Staat. Naja, so ganz so wird es nicht gehen. Es wird immer diese unwirtschaftlichen Fälle geben. Die muss dann der Staat machen. Ja. Und zurzeit ist alles im E-Government unwirtschaftlich. Ich glaube, zurzeit ist alles wirtschaftlich, weil alle von diesen Prämien und Förderungen abhängen. Also für die. Ja, aber es gibt eine Ecke, aus der ich durchaus eine Anekdote erzählen kann. Aus Bürgersicht ist es ja so, dass die Anzahl der Bürgerkontakte zum Staat, ich habe die Zahl genau nicht im Kopf, 1,8, 1,6 pro Jahr sind. Ihr wisst das bestimmt besser als ich. Bei Unternehmen ist es so, dass Unternehmen viel häufigere Kontakte zum Staat haben, weil eben allein durch die monatliche Umsatzsteuervoranmeldung und ganz, ganz viele Erlaubnisse und Co. die Fallhäufigkeit höher ist. Und im Unternehmensbereich ist es in der Tat so, dass das Ökosystem rund um diese staatlichen Pflichten mittels Software, Assistenten und teilweise auch schon schnittstellengetriebenen Datenübertragungen viel florierender und aktiver ist, weil die Business Cases spannender sind. Wenn im Unternehmen monatlich die Arbeit abgenommen wird, X, Y und Z ständig neu mit dem Staat auf Papier zu machen, sind Unternehmen sehr wohl in der Lage und bereit dafür, Geld zu bezahlen. Und diese liberale Sichtweise ging letztlich so weit zu sagen, wenn der Bürger für Vereinfachung im Kontakt mit dem Staat bereit ist, Geld zu zahlen, dann entwickeln sich auch Businessmodelle. Und in diesem ganzen GovTech-Bereich, wir hatten vorhin den GovTech-Gipfel, gibt es durchaus Business Cases, die genau so anzulagern sind, die dem Bürger, dem Unternehmer das Leben leichter machen, der dafür bereit ist, eine kleine Gebühr zu zahlen. Und damit werden letztlich staatliche Aufgaben privat, nutzerfreundlich, effizient abgebildet. Also so ganz weit weg sehe ich das nicht. Die Frage ist, ob der Staat an sich bereit ist, diesen Kampf, dieses Feld zu räumen und das der Wirtschaft zu überlassen, oder ob der Staat da noch ein bisschen Ehre und eigenen Anspruch entwickelt, an der Stelle weiterzuarbeiten und letztlich sich im Staat als Staat ordentlich aufzustellen. Ich lehne mich mal kurz zurück, weil du hast jetzt Peter massiv angetriggert. Nein, ich gehe nicht auf die Diskussion, wie viele Bürgerkontakte wir haben. Das machen wir anders mal. Aber ich wollte nur mal, in dem Steuerkontext ist es ja so, dass es weiterhin diese Steuersoftware tatsächlich gibt. Und wir haben ja vorher die Steuerberater angesprochen. Natürlich, die Steuerberater haben alle ihr DATEV-System und geben dort die ganzen Daten ein, lassen sich das Zeug berechnen und schicken dann nur das Ergebnis raus. Also dort passiert's ja auch. Das ist das eine. Das andere ist es, wir haben vorher über Registermodernisierung gesprochen. Wir sprechen über ein ganz grundlegendes Problem, once only. Und das bedeutet natürlich letztendlich, ich will, wenn ich meine Verwaltungsleistung beantrage, was weiß ich, wenn ich Wohngeld beantrage, will ich nicht eine Meldebescheinigung zusätzlich mir irgendwo besorgen, sondern sage, ja, okay, Meldebescheinigung abrufen ist okay. Schau das dann in meinem Cockpit nach, ob das wirklich passiert ist und so weiter. Und das ist ja die Art, wie wir das machen. Und wenn wir jetzt nicht mehr anfangen, über die Potemkinschen Dörfer zu reden und die Digitalisierung, die an der Rathaustür aufhört, sondern wenn wir irgendwann drüber reden, dass natürlich auch die Verarbeitung im Rathaus unterstützt wird, im Landratsamt unterstützt wird, also die Digitalisierung auch innerhalb der Verwaltung quasi stattfindet, dann sind wir natürlich schon wieder an dem Punkt, wo die Online-Services halt nicht mehr nur Daten entgegennehmen, sondern tatsächlich das abarbeiten. Und jetzt zurück zum Finanzamt. Ich meine, im Prinzip ist es so, die Daten, die ans Finanzamt übermittelt werden, werden natürlich dort auch seit vielen, vielen Jahren über Software verarbeitet und berechnet. Und im Großen und Ganzen ist die Hochrechnung natürlich nichts anderes, als dass da eine Simulation einmal laufen gelassen wird. Und ich gehe davon aus, dass da große Teile dieses Programms natürlich letztendlich genau das Gleiche sind, was dann auch den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern im Finanzamt zur Verfügung steht. Ich würde gerne mal diese Pause kurz nutzen, um weiterzugehen im nächsten Punkt, weil wir sind schon bei weit über einer Stunde heute, und würde direkt weitergeben an Ingo, der mit seinen Themen jetzt dran ist. Ja, ich habe ein paar, wie ich finde, Positivbeispiele für digitale Umsetzung mitgebracht. Das erste ist eine Idee, die immer mal wieder hochkommt und sicherlich auch an unseren Infrastrukturen immer mal wieder scheitert, würde ich mal sagen. Vielleicht ist die Zeit ja auch reif. In Heidelberg ist das digitale Bürgeramt so interpretiert worden, dass man also einen Video-Bürgerservice in Anspruch nehmen kann. War mal auf der Seite drauf. Also das geht los mit einer Online-Terminvereinbarung, wo man einfach seinen Fall nennt und dann eben einen entsprechenden Termin bucht. Ich habe es schlussendlich dann nicht gemacht, den Rest habe ich dann nur auf der Presseveröffentlichung gesehen. Offensichtlich hat man also hier geschafft, nicht nur die Videotelefonie dafür einzusetzen, um das persönlicher zu gestalten, sondern auch darüber irgendwie das Bezahlen und Identifizieren gemacht. Wir hatten ja im Vorgespräch, Thorsten, hatten wir sofort die Erinnerung daran, dass das in Sachsen auch schon mal eine größere Nummer war. Ich fand es damals eigentlich ganz gut. Ja, ja, ein bisschen viel technischer Aufwand, also an Hardware, aber ansonsten die Idee und die Umsetzung fand ich auch gut. Ich habe das sogar mal gesehen in einem Spezialgerät, ähnlich wie diese Self-Service-Terminals für die Identifikation bei den Ausweisen. Und da war es so gemeint, dass man eigentlich, sagen wir mal, ganz normal ein E-Government-Formular bedient. Und wenn man dann ein Problem hatte, dann konnte man einen Knopf drücken und jemand ist da live drauf zugeschaltet worden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es einfach gut, dass sie immer wieder der Versuch unternommen wird, wieder Menschen wirklich miteinander zusammenzubringen, weil ich glaube, das ist eine viel unterschätzte Gefahr beim E-Government, Ich glaube, dadurch, dass wir eigentlich eine relativ feingranulare stehende Verwaltung haben, gehen viele Leute einfach auch ganz gerne hin, weil sich mit einer Maschine auseinanderzusetzen für ihr persönliches Problem ist doch immer noch was anderes, als wenn man eine Person vor sich sitzen hat. Und entgegen der oft dargestellten landläufigen Meinung sind da ja auch sehr nette Leute. Also ist ja nicht so, dass das nicht eine Rolle spielt, dass man dabei beraten wird, was man da macht, ne? Das stimmt. Wir sollten auch viel mehr experimentieren. Ja. Wir müssen das so machen, wie es unsere Bürger möchten und nicht, wie es wir am coolsten finden. Ja. So, der zweite Punkt ist das Hunderegister online. Es gibt natürlich eine ganze Menge an Veröffentlichungen jetzt für Digitalisierung. Das Ding hat mich hier aufmerken lassen, weil erstmal war die Seite gut gemacht. Ja, ich habe es mir mal erstmal nur mal so interessehalber ganz oberflächlich angeschaut und dann bin ich über was gestolpert und da steht, dass es sogar billiger online sein soll, als wenn ich ins Amt gehe. Das heißt, hier hat man also einen Online-Service gemacht, der nicht nur gut ist, sondern der offensichtlich auch preiswerter ist und so einen deutlichen Trigger oder einen deutlichen Anreiz bildet, für Hundebesitzer das zu machen. Ich habe selber keinen Hund. Ich habe jetzt gelernt, also in Hamburg muss man, wenn ein Hund irgendwie länger als 2 Monate oder so in der Stadt lebt, muss man ihn auch anmelden. Das heißt also, es wird ein Vorgang sein, der wohl auch relativ häufig gemacht wird. Ja, Hund ist einer der wichtigsten. Das mega. Ja. Thorsten, mach. Hund ist immer einer der wichtigsten Themen, wenn man mit Bürgermeistern spricht, was für Online-Leistungen sie haben wollen. Hund, Baum und Gewerbe, das sind die wichtigsten 3 Sachen. Und Angeln, Fischereischein. Ja, tatsächlich habe ich irgendwo anders in diesem Newsstream auch gelesen, Top Nummer 1 bleibt immer noch das Wunschkennzeichen. Ja, das stimmt, oh, aber im Gespräch mit Bürgermeistern ganz speziell, das sind genau die Themen, mit denen sie immer konfrontiert werden, wenn sie irgendwo am Stammtisch sind oder ähnlichen. Ja. Ich finde das Hunderegister-Thema spannend, nicht weil man da ein Hunderegister-Thema digitalisiert hat, sondern aufgrund der Gebühren-Thematik, Ingo, die du auch gestresst hast, weil ich nicht nur einmal Teil von Diskussionen sein durfte, wo tatsächlich das Gebührenrecht aus Sicht der Verwaltung als Hemmnis der Digitalisierung herbeigeführt wurde. Das Beispiel, was ich kenne, ist, wenn man sich einen Payment-Provider verwendet für Online-Payment, kosten die ja in der Regel ein paar Cent oder ein paar Prozent der Transaktionssumme an Zusatzgebühren. Und wenn ich jetzt einen Dienst habe, der bisher 10 Euro Verwaltungsgebühr kostet, war die Diskussion immer, kann ich die paar Cent quasi on top schlagen? Geht wohl nicht, laut Gebührenverordnung ganz vieler Kommunen. Aber andererseits verzichtet die Kommune natürlich von den 10 Euro dann um die x Prozent, die der Payment Provider kassiert. Und das hat oft zu kaum auflösbaren Verkettungen geführt, die am Ende fast so gelöst wurden, dass man es gelassen hat, diesen Dienst zu digitalisieren, weil eben das Gebührenrecht da echt nicht zu biegen war. Andererseits weiß ich, dass das ja so gestrickt ist, dass man als Verwaltung nur das, was tatsächlich an Kosten anfällt zur Bearbeitung der Fälle, wirklich auch als Gebühr vereinnahmen darf. Insofern ist das Hunderegister ein sehr gutes Beispiel für, wenn die Bearbeitungskosten sinken durch Digitalisierung, dass ich das auch an den Bürger durchreichen kann. So interpretiere ich das, was die hier gemacht haben. Also finde ich wirklich mega cool, weil es mal ein echt progressiver Angang an dieses Thema ist. Ja, eine Win-Win-Situation, weil die Bürger haben ja auch was von, ne? Ja, so der dritte positive Fall ist einer aus Kiel. Hier geht es um die Online-Beantragung des Unterhaltsvorschusses. Das war ein Online-Vorgang, der ist mir einfach aufgefallen, weil er sich wirklich an Menschen richtet, die diese Erleichterung sehr, sehr, sehr, sehr brauchen. Ja, wenn man sich vorstellt, dass man als Alleinerziehender zum Amt gehen soll, um einen solchen komplexen Vorgang zu machen, ist, glaube ich, ein solcher Online-Vorgang total willkommen. Auch wieder hier sieht von außen betrachtet sehr gut aus. Schlüssig erklärt, wenn man sich mal so anguckt, halt irgendwie ein bisschen drüber liest, die ersten 2 Minuten, ich habe es voll verstanden, was sie von mir wollen. Finde ich eine schöne Initiative. War jetzt auch so ein bisschen in der Presse aufgetaucht, dass Kiel ja sowieso offensichtlich halt versucht, vieles auch mit der Zivilgesellschaft gemeinsam halt zu digitalisieren. Stichwort Hackathon. Ich weiß nicht, ob das miteinander zusammenhängt, aber das ist doch ein sehr, sehr positiver Fall des E-Governments gewesen. Deswegen wollte ich ihn hier erwähnen. Und last but not least habe ich noch zwei Themen, aber in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, würde ich mal fast sagen, gebe ich dir, Thorsten, mal die Chance, deine noch News zu werden. Wir gucken mal hinten raus, ob wir noch genügend Zeit dafür haben. Genau, vielen Dank. Und ich denke, wir müssen bei unserem nächsten Treffen müssen wir ein bisschen straffen und vielleicht noch ein bisschen am Konzept feilen. Ich habe ein paar schnelle Themen mitgebracht. Zum einen fangen wir mal an mit dem E-Government Afterwork. Viele Zuhörer werden es kennen. Es findet immer am zweiten Donnerstag des Monats statt, um 19 Uhr. Der nächste ist am 11.8. Also wenn ihr das jetzt nach dem 11.8. hört, ist es zu spät. Ich hoffe, ihr hört aber den Podcast zeitgerecht. Schaut einfach mal vorbei. Das ist echt eine interessante Runde. Der Peter ist auch gerne mal mit dabei. Aber auch Christian und Ingo habe ich da schon gesehen. Und da gibt es immer ganz interessante Gespräche. Und das sind tatsächlich auch manchmal Bürgerinnen und Bürger dabei, aber hauptsächlich sind es Experten aus der öffentlichen Verwaltung. Ein wichtiger Punkt noch, da gelten die Chatham House Rules. Das heißt, alles, was dort gesprochen wird, kann verwendet werden, ohne die Nennung desjenigen, der die Information verbreitet hat. Dann möchte ich hier auch noch ganz kurz auf die beiden aktuellen Sendungen des Monats hinweisen. Da habe ich einmal über IPBL gesprochen. Wir hatten vorhin schon mal so am Rande über E-Payment-Verfahren gesprochen. Das ist zum Beispiel eins in Deutschland, was so der Quasi-Standard ist. Da sind 10 Bundesländer und der Bund dran beteiligt und nutzen das. Und ich habe mich mit dem Peter Kuhn zusammengesetzt und wir haben uns über das Thema OZG 2.0 oder OZG Nachfolgegesetz unterhalten und da das Thema Infrastruktur angegangen. Ein nächster Punkt, den werde ich aber nur verlinken. Es gibt eine tolle Auflistung, die heißt Awesome eGov. Da sind coole Anwendungen aus der Community zum Thema E-Government. Das schaut euch bitte einfach mal an. Genauso gibt es aus der gleichen Ecke der Community gibt es eine Seite, die heißt eGov Monitoring. Auch hier bitte mal reinschauen. Das sind sehr interessante Anwendungen aus dem E-Government-Bereich dabei und auch OZG-Umsetzung. Und dann last but not least möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dem Mann bedanken, der das Intro eingesprochen hat. Das ist mein Kollege Manuel Gutmann. Ich verlinke hier natürlich auch seine Webseite. Der hat ein professionelles Radiostudio im Keller und der kann echt tolle Sendungen produzieren. Und der hat mir hier das Intro eingesprochen und auch im Outro findet ihr seine Stimme. Und ich finde, das macht das Ganze noch ein bisschen runder und ein bisschen schöner. Ja, dann sind wir jetzt schon am Ende der freien Themen. Und wir kommen jetzt zum Feedback-Teil. Wir hätten eigentlich hier noch einen Service-Teil drin, aber wir haben heute keine Service-Themen. Deswegen gibt es hier noch einen Feedback-Teil. Der Feedback-Teil heißt einfach, wir fordern euch auf oder wir bitten euch darum, uns Feedback zu geben. Wie hat euch diese Sendung gefallen? Wir sind natürlich auch immer dankbar für Beiträge von eurer Seite. Wenn einer von euch auch mal mitmachen möchte, seid ihr natürlich auch hier herzlich eingeladen, hier an der Sendung teilzunehmen. Feedback könnt ihr über die üblichen Kanäle auf der Webseite egovernment-podcast.com geben oder an feedback@egovernment-podcast.com. Und es gibt natürlich auch einen Audio-Feedback-Kanal. Da ruft ihr hier einen Anrufbeantworter an bei mir. Das ist unter der Nummer 08142-4629889 zu erreichen. Auch die Nummer findet ihr nochmal in den Shownotes. Und hier noch ein kleiner DSGVO-Disclaimer. Wenn ihr schriftlich Feedback einreicht, erklärt ihr euch bereit dazu, dass wir euren Vornamen nennen. Und wenn ihr ein Audio-Feedback gebt, erklärt ihr euch bereit dazu, dass wir das auch im Podcast abspielen. Es sei denn, ihr sagt ganz explizit in der Aufnahme, ihr wollt es nicht. Dann werden wir es natürlich auch nicht veröffentlichen. So, dann sind wir einmal durch. Wir sind eine sehr, sehr lange Sendung geworden. Christian, Ingo, Peter, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Letzte Worte von euch noch. Ich komme mal an. Also, Mal, oder? Hat mir Spaß gemacht und ich bin schon gespannt, was wir draus machen. Also das eine oder andere Eckchen haben wir ja gefunden und mal gucken, was nächsten Monat die UZG-Dienstleistung des Monats ist, genau. Ja. Dann vielen, vielen Dank an euch alle und hier das Outro, diesmal angekündigt mit der Stimme von Manuel. Zuhören. Informationen zu den weiteren Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet den eGovernment-Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr ihn gefunden habt oder anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auch auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von podcast.haus.